In dem abgelegenen Tagungshaus haben sich diese Männer versammelt. Nicht zum Zeitvertreib, sondern wegen eines ernsthaften Problems. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Fass an. Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar! Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Dieter! Greetings! Oh, da ist er wieder. Ich weiß gar nicht, ob das Professionalität ist oder einfach nur geistesgestört. Ich glaube, das ist Professionalität, weil das ist eine Sache, die so nirgendwo anders stattfindet. Ja, ich wünschte, es wäre Professionalität, aber ich glaube, wir alle drei wissen. Doch, das ist Professionalität. Ja, naja, gut. Was denn jetzt los? Nee, ach. Hast du deinen empathievollen Moment jetzt gerade? Dann lasse ich die noch einen kurzen Moment mit der schönen Situation alleine. Du, mein Freund. Dimmste mal das Licht. Habt ihr einen Dimmer? Zündst die Kerze an. Nein! Jetzt bin ich umgefallen. Aua, jetzt habe ich mir das Mikrofon an... Jetzt habe ich mir das Mikrofon an den Mund gehauen. Ich habe nämlich zwei Sitzsäcke und der ist abgeschmiert. Der Oberste und ich bin runtergeschlittert. Tja, manchmal glaube ich doch an Gott. Der ist wieder da. Es hat geholfen. All unser Flehen. Je suis Pochi. Und da ist er. Hallo, Pochi. Hallo, Ricky. Hallo, Chris. Ja, war schon schön. Also nicht nur die Ausgabe, die letzte, sondern natürlich auch die... Das Move. Wo du es ja vorher gesagt hattest, dass da vielleicht nicht so viel Reaktion kommt. Es war doch krass, ne? Hast du es verfolgt? Ja. Oder habt ihr es verfolgt? Ja, klar. Selbstverständlich. Ich habe alles geliked, was nur geht. Ja, okay. Also das war schon gut. Also ist natürlich dann immer cool, da zu spüren, dass natürlich auch von oder krass zu spüren, dass manchmal von Menschen, die man überhaupt nicht wirklich kennt, sondern online vielleicht kennt und so weiter oder wie wir uns schon seit Jahren miteinander sprechen, dass da manchmal mehr Anteilnahme kommt von den Leuten als von Menschen, die wo man es eigentlich erwarten würde. Ne? Ich sag mal so, das sind diese typischen Menschen, die dann zum Beispiel auch, weiß ich nicht, meiner Mom dann irgendwie erzählen, ja, mein Mann hat das ja auch gehabt und ein halbes Jahr später war der tot. Ey, der hätte schon ein bisschen in die Fresse gehauen, wenn ich dabei gewesen wäre. Ne? Was soll so eine Scheiße? Jetzt muss ich mal kurz einhaken. Ja. Es gibt eine Eigenart von vielen Menschen, die mir momentan massiv auf den Sack geht. Ja. Die mich so beeinflusst, weil ich weiß, dass Menschen so reagieren, dass ich meine Kommunikation stark kastriere. Mhm. Und zwar, wenn du jetzt sagst, Ricky, mal als Beispiel, mein Kind hat zwei gebrochene Arme. Da sagt der Gegenüber, oft sind es Frauen. Ja, meine Tochter, die hätte vier gebrochene Arme. Weil, kennt ihr dieses rhetorische noch ein Draufsetzen? Selbst wenn es so ist, in diesem Moment biete ich dir ja eine Emotion an, die mich beschäftigt und gebe dir die Aufmerksamkeit, dich damit auseinanderzusetzen. So. Ich glaube, es kommt aber aus einer nett gemeinten... Na, ich weiß, aber ja, so ich nach glaube, dem Motto, die damit ich weiß, ein wie bisschen, du dich fühlst, oder wie? Ja, die wollen dir damit vielleicht zu verstehen geben, das geht auch wieder vorbei. Es ist erstmal ein blöder Moment, aber vielleicht geht's wieder. Also sowas wie, also ich möchte jetzt mal auf was anderes oder auf was anderes schieben, nämlich eher so Magen-Darm. Das habe ich nämlich da ganz oft gehört, wenn ich gesagt habe, oh, da hat das Kind die ganze Nacht gekotzt. Ja, Mensch, und wir hatten zwei Kinder, das kannst du ja vorstellen, wie das ist. Ja, genau, das meine ich. So, aber ich glaube nicht, dass die damit sagen wollen, bei uns war es ja noch schlimmer, sondern die wollen dir damit sagen, du kriegst es schon hin. Also Das glaube ich eher. Du kriegst das schon hin. Finde ich gut, diesen Ansatz, diesen überraschend menschenverstehenden Ansatz, gerade von dir. Ich glaube, so empathisch sind Menschen völlig grundsätzlich lächerlich. Erstmal nicht. Auf keinen Fall. Ich glaube, Menschen wollen immer erstmal dir zeigen, dass die es erstens noch viel besser haben, weil deren Kind anstatt eine 2 in Mathe eine 1 minus in Mathe hat. Das muss auch immer der Anspruch sein. Wenn du nicht die beste Note hast, ist der Anspruch, dich zu verbessern. Oder es noch in einem anderen Extrem nochmal einen draufsetzen, weil sie es noch schlimmer haben. Weil sie, oh Mensch, ja, das, was du hast, das habe ich im Quadrat. Weißt du, du siehst auch immer das Schlechte im Menschen. Ich glaube, das Problem habe ich aber auch oft. Okay, ja. Da muss ich dem Chris recht geben, das sehe ich auch oft. Und weißt du, was das Schlimme dabei ist? Es stimmt, glaube ich, auch oft. Weil du musst mal so was sehen. Was stimmt? Okay. Das Böse im Menschen zu sehen. Natürlich kann man nicht jeden und alles über einen Kamm scheren. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Egoismus und so weiter in der Gesellschaft viel weiter fortgeschritten ist in den letzten vielleicht Jahrzehnten, als man das so sich vorstellt. Und darum glaube ich, dass jeder Mensch dem anderen nichts Gutes mehr wünschen kann, in egal welcher Hinsicht. Ja, das geht mir auch so. Das davon stimmt. Gehe ich halt auch ich so wünsche keinem was Gutes. Ja, das stimmt. Ja, aber besonders du, weißt du, ich meine, du bist doch jeden Tag wirklich mit Menschen auseinandergesetzt, arbeitstechnisch, die dir irgendwie das Leben schwer machen. Und das Potsche, schön, dass du es ansprichst. Heute zum Beispiel war ich bei einem Kunden in Karlsruhe und das Schlimme ist, das Badische, das klingt ja schon immer wahnsinnig dumm. Also da muss man, das ist ihr mögt von euch gar mir, nicht, ne? Das hat damit gar nichts zu tun. Es klingt einfach dumm. Das hört sich an, wie wenn ein Behinderter spricht. So. Sagt man zu denen wirklich Badenser? Ja, ich nicht. Es gibt bestimmt Leute, die sowas sagen oder manche sagen, das sind die Gelbfüßler. Ja, die Gelbfüßler. Ja, lass mal einfach so stehen. Nee, aber da ging es um Folgendes. Ich sollte dort ein Gestell mit Reifen abholen. Eine Uni? Nee. So. Und diese Reifen müssen in einer sogenannten Kettenschichtung gestapelt werden, damit die nicht umfallen können. Ja, klar. Ladungssicherung also, sozusagen. Ja? So kann man es nennen. Ja. Ja. Das ist praktisch, da greift der eine Reifen in das Loch des anderen. Ist ja, jetzt, verstehe. Ja, so. Und das Entscheidende an der Sache ist halt, wenn das nicht gegeben ist, gilt praktisch dieser Behälter als nicht transportfähig. Natürlich. Was dazu führen kann, dass bei Kontrollen einfach gesagt wird, so, dann können Sie mal abladen und neu sortieren. Was natürlich, sag ich mal so, auf so einer Rastanlage schwierig wird, weil du kannst dann ein Unternehmen bestellen, das dann erstmal mit einem Transportstapler ankommt und dich da entlädt. Das kostet alles Geld. Also es ist unglaublich teuer. Und die Diskussion ging heute darum, dass ja meine Kollegen das immer mitnehmen würden so. Ja. Und das glaube ich denen sogar. Ja. Unbenommen glaube ich das, dass die das mitnehmen. Und ich wollte diesem Menschen einfach nur erklären, das ist ja in Ordnung, wenn die das mitnehmen. Ich mach's halt nicht, weil mich kostet der Spaß unter Umständen mehrere hundert Euro. Und ich bin halt nicht bereit, das Risiko einzugehen. Wenn die anderen das Risiko eingehen möchten, okay, kann ich mitleben, aber deswegen muss ich es ja nicht machen. Richtig. Und unter gar keinen Umständen wollte er sich von dieser Argumentation überzeugen lassen. Mhm. Für ihn war das keine Argumentation. Ja. Und dann komme ich immer mit dem Ding, dass ich sage, ja guck mal, wenn du jetzt zum Beispiel einen Reifen wechselst hier in der Werkstatt, ja, und ziehst von 5 Schrauben nur 4 an, da kannst du ja auch, wenn dann was passiert, nicht sagen, ja, aber normalerweise halten ja immer die 4. Da hat sich ja noch niemals jemand beschwert, dass da nur 4 Schrauben dran sind. Es ist halt einfach nicht richtig, so wie es ist. Und das gibt einen Grund, warum es so ist. Möglicherweise hält's, möglicherweise gibt es dadurch keine Probleme. Aber unter Umständen gibt es halt dann eben schon Probleme. Und die Konsequenzen sind so massiv, natürlich jetzt bei nicht richtig angezogenen Schrauben ist es noch schlimmer als bei vielleicht nicht gestapelten Reifen. Aber trotzdem sind die Konsequenzen so massiv, dass ich nicht bereit bin, dieses Risiko einzugehen. So. Und also das sind manchmal Diskussionen, die ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Vor allem, das ist nicht eine Arbeit von einer Stunde oder so, ja, um das richtig zu machen. Das ist eine Arbeit von 5 Minuten, wenn man unfassbar dumm ist, 10 Minuten. Ja, aber dann ist es schon gut. Also man kriegt das hin, möchte ich mal sagen. Und da denke ich wirklich immer so, da ist keiner bereit, irgendwie Verständnis zu zeigen und von seiner Position abzurücken, weil sich natürlich jeder in der höheren Position sieht. Dabei bin ich immer der am längeren Hebel sitzt. Exakt. Und sagen wir es so, das ist ja auch immer was, wenn du so ein bisschen Kunde-Auftraggeber-Kontakt hast. Es ist immer so, dass der andere sich total im Recht fühlt. Du kannst ja, wie du sagst, er hat diese Argumentation, die ja völlig legitim ist, weil du als Fahrer bist in dem Moment ja für alles verantwortlich. Der Kunde fühlt sich immer im Recht. Ja, genau, der Kunde fühlt sich immer im Recht. Und du bist ja in dem Moment als Fahrer wirklich für alles verantwortlich. Ich hatte was Ähnliches vor 2 Tagen auf der Arbeit, wo eine Frau wirklich unfassbare von eine IKEA-blaue Tasche mit Klamotten zurückbrachte. Und ja. Ich die an der Kasse dann halt wirklich einzeln, so wie ich das immer mache, weil es halt wirklich so den Kunden, so kann der Kunde nicht blöd kommen, einzeln über die Kasse ziehe, um die wieder einzubongen als Geldrückgabe. Und da sagt die mir danach, nee, die hat ja nur eine Hose behalten und sie haben mir jetzt von den 20 Artikeln nur 17 zurückgenommen. Ich sage, ja, wenn ich nur 17 drüber ziehen kann, habe ich nur 17. Ja, aber ich habe doch auf dem Bon 20 stehen. Sag mal, ist sie nicht ganz dicht? Die wollte sich davon nicht abbringen lassen. Also sie waren praktisch drei nicht mit dabei gehabt, die sie aber, sie hat praktisch gehofft, dass du das nicht groß überprüfst. Genau, ja, klar. Ach was, echt? So macht die Geld. Ja. Das ist ja krass. Okay, gibt es wahrscheinlich dann auch den Fall, der nicht so gewissenhaft vorgeht wie du? Also sagen wir es so, wenn jemand natürlich, sag mal so, bei meinem Arbeitgeber ist das so, da ist nichts wichtiger als Geschwindigkeit. Ja. Und das kriegt ja auch jeder Kunde damit. Und wenn dann natürlich jemand noch nicht lange dabei ist, sind solche Leute da natürlich auch drauf mittlerweile fast schon spezialisiert, die Leute so rammdösig zu machen, dass die Leute sich dann denken, ja, meine Fresse. Dann kannst du immer noch als hinten raus sagen, ja, ich wollte ja kundenfreundlich sein. Genau, weil es dann wahrscheinlich auch bei so Newbies bei euch in der Branche dann diesen Kopfschalter gibt. Es wäre einfacher und schneller, einfach den Bon rüberzuziehen als 17 Artikel, / 18, 20. Genau. Ach, das ist ein bekannter Kassentrick? Das ist ein bekannter Kassentrick, sowas, ja. Ja, schon recht. Und wenn wir übrigens schon bei komischen Menschen sind, jetzt muss ich es dann gleich ansprechen, ich habe es von Chris schon privat erzählen wollen. Ja. Jetzt will ich eure Einschätzung, folgende Situation. Ja, hört euch das mal an. Ihr seid ja, im Endeffekt seid ihr das beste Publikum für diese Geschichte, weil der Chris ist verkörpert die eine Seite und der Pocho die andere. Aber welche denn? Ja, das erzähle ich jetzt. Folgendes. Bei uns. Aber vielleicht bin ich mit meiner Seite, die ich verkörpere, gar nicht einverstanden und möchte viel lieber die Seite von Pocho haben. Das kannst du mir ja vorher gar nicht zuschieben. Dann müsstest du dich von deiner Frau trennen und deinem Kind, weiß ich nicht. Also möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Also das dürfte nicht existieren. Dann höre ich mir erstmal die Geschichte an. Ja, so, folgendes Szenario. Es beginnt immer so Anfang November damit, dass man sich um die Urlaubsplanung kümmert für den Sommer. Ja. Und für mich ist es immer so, ich brauche eigentlich, ganz ehrlich, ich brauche eigentlich keinen Urlaub, aber ich hätte gerne immer so einen großen Block im Sommer, wo ich mich regenerieren kann. Am liebsten 4 Wochen. Ja, das ist natürlich nicht immer möglich, weil 4 Wochen ist schon viel verlangt, aber das ist eigentlich immer so mein Ziel. 4 Wochen am Stück und danach kann ich auch wieder ein Jahr arbeiten. Das stört mich nicht. So, ich bin also hin, Anfang November, und habe gesagt, hier, so möchte ich Urlaub, und zwar wären das die ersten 3 Ferienwochen gewesen und zusätzlich noch die Woche vor Ferienbeginn. Ja, so, dann kam als Ansage, ja, schwierig. Dann sage ich, warum? Ja, weil der Gringo, das ist ein Kollege von mir. Heißt der wirklich so? Nein, aber der echte Name ist nicht viel besser. Der echte Name ist Code Gringo, ist sein Spitzname, ne? Code Gringo. Code, ja, Code, ich habe verstanden, Kurt Gringo. Code. Sein richtiger Name ist Celsor. Das ist irgendwie ein spanischer Name, ist ja auch egal. Oh, der ist aber geil. Celsor. Da würde ich klar als Rollenspielnamen nehmen, ey. Celsor Munoz, um es genau zu sagen. Oh, geil. Celsor Munoz? Celsor Munoz. Ich bin auf Menschen, die so geilen Namen haben. Muss ich dir auch sagen. Pocho, ich sag dazu. Okay. Er ist aber nur ungefähr 1,68 und vom Gewicht her ist er egal. Wir drei zusammen. Nee, das ist nicht egal. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, da hilft auch kein Name mehr. Wenn du so reinkommst, da bist du froh, wenn du Gringo hast. Ist der so dick, der Celsor? Celsor, bitte. Celsor. Muss ja auch mal Mühe geben hier. War das nicht der Signature-Spruch von Stan Lee? Von Stan Lee, ja, genau. Ja. War der auch Spanier, Stan Lee? Der war Jude in erster Linie und deswegen hat er seinen Namen geändert. Der hieß ja, der hatte so Bruce Lee hieß der lange. Bruce Lee hieß der vorher. Ja, so, also jetzt weiter zur Geschichte. Wisst ihr eigentlich, was Bruce Lee erfunden hat? Ja. Das Müsli? Das Schoko-Brüsli. So, ich dachte jetzt, das war eigentlich Kung Fu oder Karate. Nee, oder das war ich nicht. Damian Maier war das. Das war Domian. So, jetzt also zurück zur Geschichte. Ja, es ist ein bisschen schwierig in meiner Urlaubsplanung, denn der Gringo, jetzt kommt, also das ist noch vielleicht noch mal ein paar Hintergrundinformationen zu Gringo. Gringo ist ungefähr 60 Jahre alt und lebt alleine. Also er hat zwar Kinder, aber die sind um die 30 oder so. Und die Frau hat ihn schon lange verlassen. So, Gringo würde gerne seine Eltern treffen auf einem Zeltplatz in Spanien. Und er hat sich dafür, finde ich, einen sehr geschickten Termin rausgesucht, nämlich genau die 2 Wochen mitten in den Schulferien. Ja. So, also ich finde, von allen Möglichkeiten als alleinstehender Mann ist das eigentlich die sinnvollste. Bei berufstätigen Kindern smart. Finde ich gut. Hat er gut gemacht, finde ich. Und dann gab es halt die Situation, dass mein der Rüdiger halt, das ist, ich weiß gar nicht, was das ist von mir. Der Rüdiger halt. Lebt er noch? Der lebt, ja, es hat das mit drei Herzattacken überstanden. Rüdiger ist wirklich das HB-Männchen in dramatisch. Also das ist praktisch ein melancholisches HB-Männchen, muss man sagen, das sich immer aufregt, dann aber fast anfängt zu heulen, weil er sich aufregt. Ja, das ist aber Rüdiger. Viel Stress. So, und der meinte dann so, ja nee, für ihn ist es ganz klar, dass ich praktisch, weil ich ein Kind habe, Urlaubsvorrecht hätte. Und dann muss halt Gringo irgendwie gucken, dass er sich anderweitig mit seinen Eltern trifft. So, dann ist er auf Gringo zugegangen und gesagt, du, das geht so nicht mit deinem Urlaub, da braucht dein Kollege Urlaub, du müsstest deinen Urlaub einfach vielleicht nochmal 2 Wochen verschieben. Nö, sagt der Gringo, sieht er nicht ein. Mhm. Er ist ja nie krank und wir anderen auch alle nicht, deswegen muss das mal gehen. Ja. Sagt er nochmal. Also es ist so, die Arbeit, die wir für Mercedes machen, machen 3 Leute. Ja, das ist in unserem Betrieb machen das 3 Leute und es können auch nur diese 3 Leute machen, weil du brauchst dafür eine besondere Schulung und so weiter und so fort. Also es gibt, man kann die Leute nicht einfach mal so austauschen, sondern es gibt diese 3 Leute. Das heißt, wenn 2 gleichzeitig nicht da sind, ist das sehr riskant, vor allem wenn es über 2 Wochen hinweg ist, weil es könnte ja sein, dass der andere krank wird oder so und dann können wir praktisch nicht mehr das leisten, was wir eigentlich vertraglich zugesichert haben. So, also das ist ein großes Problem. Kostet auch Schweinegeld, wenn es dazu kommen würde. Also ist das Argument, das muss gehen, ist halt keins. Ja, also es Achso, das war wirklich sein Argument. Das war sein Argument. Es muss gehen, das ist wie wenn ich ein Flugzeug ohne Flügel baue und sage, es muss halt fliegen. Ja. Es ist mir jetzt egal wie. Muss. So, das geht halt gehen, nicht. Ja. Muss halt gehen. Ja. So, und dann war es so, dass der Rüdiger mit unserem Prokuristen gesprochen hat, also sozusagen mit dem Obersten aller Obersten, die es so gibt, der dann auch gesagt hat, also der hat erstmal keinen Bock gehabt auf das Thema, weil eigentlich kümmert er sich nicht um so ein Kindergarten. Thema und hat eigentlich gehofft, dass der Rüdiger das alleine hinbekommt, aber dem waren natürlich auch die Hände gebunden, wenn du jemanden hast, der einfach sagt, nö, interessiert mich nicht. Also, ja, aber grundsätzlich ist ja immer irgendwer irgendwem weisungsbefugt. Und wenn ich meinem Azubi sage, hier dann, weißt du, überspitzt gesagt, ich weiß, was du meinst. Du halt keinen Urlaub, mein Freund. Bums aus Nikolaus. Fertig. Rüdiger ist halt keine Autoritätsperson. Also das ist halt das Problem für ihn. Also das kann man natürlich jetzt auf einem anderen Blatt nochmal dann niederschreiben, was da das Problem ist, aber ich glaube, das bringt jetzt zu viel Verwirrung in diese Geschichte. So, dieses Gespräch, was ich jetzt hier gerade wiedergegeben habe, das fand ungefähr Anfang November statt. Da war ich eigentlich schon so weit, dass ich mir mit meiner Familie zusammen natürlich den Urlaub rausgesucht habe und wir lagen so ungefähr bei, sag mal, 4.000 Euro, ja, so für 10 Tage. Und ich habe schon immer gesagt, Leute, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil bei dieser Buchung ist es halt wichtig, früh zu buchen, sonst wird es immer teurer. Dazu kommt, dass es ein Hotel ist, das sowieso immer sehr, sehr, sehr schnell ausgebucht ist und das schon ein Problem darstellt, dass ich einfach zu spät kommen könnte und dann da nicht hin kann. So, das hat sich dann über 4 Wochen hinweggezogen. Er war partout nicht bereit zu sagen, nee, er verschiebt das. Es ging sogar so weit, dass ich gesagt habe, komm Leute, scheiß auf die 4 Wochen. Gebt mir einfach 10 Tage, dass ich mit meiner Frau zusammen und mit meinem Kind in Urlaub gehen kann und leck mir Marsch. Ging auch nicht, weil sich... Über 4 Wochen über den Urlaub gestritten. Das vor allen Dingen so, dass er damit gedroht hat, dass er das jetzt anwaltlich klären lässt, dass er da Urlaub kriegt. Das war ja, aber dann, das sind immer die Momente, wo ich mir denke, da musst du zupacken, da musst du, wie als wenn dir jemand eine Wette anbietet, handschütteln, ganz schnell handschütteln. Mit welchem, aus welcher Begründung will er denn da gerichtlich vorgehen? Das kann er doch gerne machen. Ja, er hatte mit folgendem Punkt recht, das ist, glaube ich, gesetzlich, oder es gibt ein Gerichtsurteil, oder vielleicht ist es auch Gesetz, das besagt, wenn du Urlaub einreichst und erhältst nicht innerhalb von 6 Tagen eine Rückmeldung, gilt dieser Urlaub als genehmigt. Genau. Und da wir ja lange über diese Frist hinweg waren, war seine Argumentation, bestehe ich jetzt darauf, ich habe das hier angegeben bei euch und ihr habt mir nicht abgesagt und nicht zugesagt, Thema erledigt. Also ich verstehe auch nicht, warum man da so auf Kriegsfuß geht. Ja? Und er hat, also die anderen haben immer beteuert, es geht nicht gegen mich. Er sieht es halt einfach nicht ein, dass das nicht geht, wenn alle immer gesund sind. Es geht auch nicht gegen dich. Ja, ey, Pocho, aber er muss sich doch im Klaren darüber sein. Aber er muss sich doch im Klaren darüber sein, dass ich der Geschädigte bin jetzt. Ja, trotzdem. Jetzt komm, ich nehme jetzt mal das Ende der Geschichte weg. Ich habe gestern jetzt meinen Urlaub gebucht. Aber wie versteht ihr euch denn? Gar nicht. Ich verachte diesen Menschen. Der ist klein. Wenn alle Männer unter 1,70 kann ich nicht ernst nehmen. Oh Gott. Das ist für mich ein Problem. Ich kann, wenn ein Mensch vor mir steht, also Mann unter 1,70. User has left the channel. Der Pocho ist über 1,70. Das ist richtig. Okay, Gott sei Dank. User hat sich auch. Ey, Chris, unter 1,70. Überleg ja, mal. Gut. Da ja. ist ja wirklich klein. Da ist ja Bjalet Barski, ist ja da. Andre the Giant. Ja, wie groß ist der eigentlich? Der ist unter 1,70. Der ist unter 1,40. Kann ich auch nicht ernst nehmen, wenn ich den sehe. Der sieht immer aus für mich wie Rumpelstilzchen ein bisschen. Olaf Thon ist, glaube ich, auch sehr, ziemlich klein, ne? Nimmst du Michael Schumacher auch nicht ernst? Der ist unter 1,70? Ja, natürlich. Hallo, über das spricht man nicht. Der ist unter 1,70, Michael Schumacher? Ja, oder knapp drüber. Oder knapp drüber. Da saß der im Hochsitz im Ferrari. Hatte der so einen Sitz? Das hat nichts mit Hochsitz zu tun, du blöde Sau. Jetzt hör mal zu. Hatte der so einen Sitz, so einen Kindersitz im Ferrari? Ja, ey, Michael Schumacher ist 1,74. Ich hab gedacht, dass du, Kriki, wirklich Ahnung von Motorsport. Der ist 1,74, Michael Schumacher. Ja, 1,74. Ich bin 1,76. So, und jetzt. So groß bist du? Oh ja, so groß bin ich. Weil der Chris ist 1,77. Ja, deswegen sage ich das ja so. So eine dumpfige Scheiße. Da jemand an der Größe. Aber egal. Du erzähl deine Geschichte erst dann. Dieter, in Berlin ziehe ich auch wieder Buffalo-Stiefel an. Also ich möchte nochmal sagen, Michael Schumacher ist 1,74. Und natürlich nehme ich den ernst. Natürlich weiß ich nicht, wie groß er nach seinem Unfall ist. Kann natürlich sein, dass es da Kopf kleiner ist. Boah! Ja, ihr lacht. Ihr lacht, aber der Hulk Hoden, der hat durch seine ganzen Rückenoperationen 8 cm Körpergröße verloren. Echt jetzt? Ja. Echt wahr, ja. Quatsch. Ja. Nein, wirklich wahr, echt wahr. Durch die ganzen Rückenoperationen ist der kleiner geworden. Vielleicht will er nochmal eine Karriere bei den Cruiserweights irgendwie machen oder so. Ja, oder hier bei den Zwergen. Den Zwergen, ja, Hornswoggle. Ja, mit Dink und Wink oder wie die hießen. Der will nochmal ein Programm mit Hornswoggle starten. Hink hieß der da, oder? Hunk. Ja? So, jetzt, also, wie gesagt, Ende vom Lied ist, jetzt zahle ich für diesen Urlaub, für den ich vor, ja, 4 Wochen 4.000 Euro gezahlt hätte, 5.400 Euro. Ja, ja. Das, also der Spaß hat mir jetzt 1.400 Euro gekostet. Mhm. Und jetzt mal ganz ehrlich, jetzt will ich mal wirklich von also hauptsächlich vom Porsche wissen, der ja kein Kind hat. Hättest du genauso darauf bestanden oder hättest du nicht einfach eingesehen, ja okay, es ist halt so, dass der mit Kind eigentlich bevorzugt behandelt wird, weil es sind halt Ferien, in denen ich Urlaub haben möchte. Ist das von mir, bin ich da ein schlechter Mensch, dass ich da so denke oder was? Nein, also ich sag ganz ehrlich jetzt meine Meinung, ne? Da ist jetzt nichts dran geschönt oder sonst irgendwas. Ich kann dir aber die Meinung nennen von jemandem, der seit gut 20 Jahren Urlaub einreicht. Als Single und seit sogar 20 Jahren schon auch vor meiner Arbeitszeit, wo ich bei der Bundeswehr für Urlaubskarteien zuständig war. Was du eben gesagt hast, ist ein richtiges Argument. Wenn du einen Urlaub einreichst bei deinem Arbeitgeber, der gegebenenfalls eine Frist setzt, bis dann und dann muss der Urlaub eingereicht sein und 6 Tage später kommt keine Rückmeldung, sowohl negativ als auch positiv, ist das für den Arbeitnehmer so zu nehmen, eben aus den Gründen, die du eben genannt hast, mit finanziellen Vorteilen, dass dieser Urlaub als genehmigt gilt. Da kann auch nicht der Chef danach kommen und sagt, ja, ich habe so viel um die Ohren, dann ist halt so. Ne? Punkt. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich und fand ich, ich hätte noch ganz anders reagiert, wenn du eben nicht diesen Punkt genannt hättest. Sein einziges Argument war, das ist dann halt so auf die Art. Wenn er jetzt hat natürlich gesagt wegen seiner Eltern und solange die noch leben. Ja. Wo ich aber zu ihm gesagt habe, oder ich hab zum Rüdiger gesagt, ja, ey, wenn dem so darum geht, deine Eltern zu sehen, wieso kann er die denn nicht 2 Wochen später sehen? Sind die irgendwie oder früher? Weißt du, sind das so wie so Einhörner, die nur alle 2 Jahre mal für 2 Wochen erscheinen oder was? Also das so, aber auf der anderen Seite glaube ich wirklich, auch so wenn ihr euch nicht versteht, vielleicht ist das, glaube ich, da in dem Moment jetzt auch zu viel an das Gute da drin. Aber ich glaube wirklich nicht, dass das gegen dich geht. Ich kann dir mal folgendes Beispiel nennen, was mich als Single und ohne Kind immer sehr, sehr innerlich aufregt. Von dem, was du darfst aber nicht vergessen, ich bin größer als er. Du weißt, da gibt es einen Napoleon-Komplex. Ich glaube, es ist eine gesunde Mischung aus Prinzipien und Hass gegen Ricky. Pass ja, ist auf jeden Fall Hass gegen mich. Ja, das kann natürlich auch noch eine Rolle spielen. Ne? Aber jetzt mal, ich gebe dir mal ein Beispiel, was eben aus der jetzigen Situation für mich daraus nochmal sehr stark erwachsen ist. Es gibt, wenn du, bei dir ist das jetzt nicht so, aber ich arbeite zum Beispiel sehr, sehr viel mit Frauen zusammen. Ne? Oh, Patsche. Und, und auf jeden Fall ist es so, wenn du... Aber ich kenne jemanden, der noch mit mehr Frauen zusammenarbeitet, Patsche. Ja, so. Auf jeden Fall ist es so, dass du an der einen Stelle dann, wenn du mit diesen Frauen zusammenarbeitest, oft diesen typischen Anruf morgens um 4:45 bekommst, mein Kind hat eine Rotznase, ich muss mich krank melden. Ja, Klassiker, ja. Und ich sag mal so, ich habe keine Kinder und manche Aussagen von mir klingen vielleicht zu hart. das möchte ich als vorher schon mal sagen, dass das jetzt nicht für die Väter, Mütter, die hier vielleicht zuhören, noch zu hart klingt. Bitte nimmt da ein bisschen Rücksicht. Aber es kotzt mich tierisch an. Nicht, dass das Kind krank ist und dass die Mutter bei ihrem Kind sein muss, kann. Das ist nicht das Schlimme. Aber ich hätte auch gerne jetzt... Chris, halt mal dein Mikrofon nochmal. Das ist schon wieder ein Gerumpel da bei dir auf deiner Seite. Ich kann Potschum gar nicht verstehen. Ich auf meiner Seite hätte jetzt auch gerne die Situation, dass ich sagen würde, mein Vater ist krank, ich würde mal gerne ein bisschen mehr Frühschicht machen. Ja, das stimmt, das ist eigentlich ein gutes Thema. Ja, so. Ein sehr gutes und das Argument, hat auch, das ist auch Familie. So, warum hat dann diese Frau das Vorrecht, zu sagen, mein Kind ist krank, und ich sag mal so, in 6 von 10 Fällen ist es wirklich so, dann ist es auch okay. Ja. Dann ist das halt so. Aber in 4 von 10 Fällen hat die Fotze am anderen Ende der Leitung einfach nur keinen Bock zu arbeiten. Was denn bei dir los, Mann? So. Und auf jeden Fall ist es so. Da freut er sich selber, der Pocho. Ja, muss auch mal aus sich rauskommen. Ich hatte mal ganze Tage nicht. Ich nehme das wirklich als Selbsthilfegruppe hier. So. Und dann hat die einfach so keinen Bock zur Arbeit. Der Pocci. Ja. Muss ich mal kurz, dich noch was fragen. Ich muss dich noch mal was kurz fragen. Ist das nicht so, dass man, wenn, aber da muss man, glaube ich, erst pflegebedürftig sein, dass man so eine Freistellung bekommt, wa? Also du brauchst eine Pflegestufe, damit du... Nein. Es ist so, du dass kannst du, dir freinehmen, wenn dein Vater krank ist, einfach so. Nein, du kannst dir gar nicht, ich krieg kein frei, deswegen. Ja, aber wenn er eine Pflegestufe hätte, dann gibt es doch dieses Ausnahme. Auch dann nicht. Da gab es doch sowas mit, wenn du dein. Dann müsste ich ihn komplett pflegen und dann würde ich das sowieso kündigen müssen. Ja, das macht ja keinen Sinn. Wenn jemand dann gar nicht mehr arbeiten kann, zu sagen, ja, dann müssen sie auch kündigen. Das ist ja so ist das aber in unserer Gesellschaft leider. Mein Vater wird. Bist du dir da ganz sicher? Ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher. Ja, ich meine, du wirst dich damit beschäftigen. Aber es würde jetzt sowieso nichts nützen, weil jetzt ist ja alles gerade noch in der Mache. Er ist ja nicht so, dass er dann instant die 100%ige Behinderung kriegt, die er danach haben wird. Ja, okay. So, und dann stehe ich natürlich dann in solchen Momenten auch manchmal da und verstehe diese Familienseite nicht. Kann deine Wut, deine Abneigung dagegen und auch das Argument, natürlich hast du in dem Fall das Recht, als Vater eines schulpflichtigen Kindes, natürlich hast du dann Vorrecht eigentlich. So ist das bei uns auch geregelt. Nichtsdestotrotz ist es für mich auch ein Argument seinerseits zu sagen, ich will, dass das jetzt mal hier durchgeht, wenn ich hier seit Jahren gute Arbeit leiste. Wenn ich dann und dann Urlaub haben will, dann will ich dann und dann Urlaub haben. Aber bitte, wie soll ich denn mein Kind während der Schulzeit rausnehmen oder was? Also das ist ja das. Nee, dann musst du halt 1.400 Euro mehr bezahlen. Dann hast du dann halt auf der Seite mal Pech gehabt. Du hast ja auch genug auf Glück gehabt. Also wenn jemand, ja, ich kann. Wie ist das denn in den letzten Jahren gewesen? Wie ist das Pech, so ist er halt, dann mach ein Kind. So, das geht doch jedem so. Wir reden doch hier nicht von 100 Jahren, wo ich jetzt sagen kann, ich habe ein Kind und muss deswegen bevorzugt behandelt werden. Das geht ja in der Regel über einen bestimmten Zeitraum, wo das der Fall ist. Ja, also ich finde, vor allen Dingen, wenn es um Ferien geht, ist es halt nochmal was anderes. Ja, ich kann das ja auch verstehen, habe ich ja gesagt. Was du jetzt gesagt hast mit der Kranksein-Geschichte, das stelle ich mir echt nervig vor. Ja, also wenn da immer wieder Mütter anrufen, die sagen, Mensch, ich kann nicht, weil mein Kind krank ist. Ich meine, das kotzt die Mütter auch. Und kann ich hier meine Frau fragen, die kann davon ein Lied singen, wenn das der Fall ist. Aber im Prinzip finde ich bei Ferien, also da so wäre ich halt oder war ich auch immer, dass ich so von vornherein gar nicht geguckt habe, ob ich, dass ich in den Ferien Urlaub bekomme. Weil ich kann dir mal sagen, wie bei mir eine Ferienplanung ist. Familienväter kriegen da eigentlich, zuerst Urlaub. Eigentlich ist der ja doppelt dumm. Warum macht denn der als allein lebender Mensch in den Ferien Urlaub? Das ist ja dann auch teurer in der Regel immer. Flüge, nee, die haben so einen Campingwagen. Aber er fliegt da ja rüber oder nicht? Oder fährt ich weiß nicht, ob der damit rüberfährt, aber der hat halt so einen Campingwagen und geht auf den Campingplatz. Und ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt so viel Geld ausmacht. Keine Ahnung. Ist ja gut, okay, war nur ein Ansatz von mir. Ja, ich würde allein schon aufgrund dessen, dass du vielleicht ein bisschen mehr Ruhe hast, weißt du, wenn du nicht in der Stoßzeit schlecht hingehst. Auf den Straßen vor allen Dingen. Ja. Guck mal, ich nicht einschätzen. Bei mir eine Urlaubsplanung ist so, dass ich mir einen Kalender nehme und gucke, wo Feiertage sind, damit ich ein paar Tage sparen kann. Ich muss dazu sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich muss für eine Woche Urlaub 6 Tage Urlaub nehmen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wieso das denn? Weil ich eine 6-Tage-Woche habe. Denn ich habe deswegen auch 36 Tage im Jahr Urlaub. Ja gut, dann egalisiert sich das. Das egalisiert sich dann ein bisschen, genau. So, also gucke ich dann danach. Im Sommer hast du ja nicht so viel mit Feiertagen zu tun, also nehme ich irgendwann, wann ich denke, dass es cool ist und ne, wo ich dann auch vom letzten Urlaub nicht so einen riesigen Abstand dazu habe. Weil wie du eben gesagt hast, Ricky, so lebe ich nicht. Es ist nicht so, dass ich im Sommer 4 Wochen habe. Die längste Zeit, die ich am Stück Urlaub nehme im Jahr, sind 2 Wochen. Das mache ich einmal im Sommer, sonst nehme ich immer am liebsten Wochenurlaub. Das war ja, bin ich aber gar nicht erholt. Da bin das ich hat auch nicht, ich fahre ja nicht weg. Ich fahre ja meistens in der Regel nicht weg. Also ich bin aber warum denn nicht? Du kannst ja nicht dein Work-Life-Balance weil ich nicht einfach mal 4.600 Euro oder 4.000 Euro das für den Urlaub ausgeben kann. Das kostet doch nicht, wenn du alleine wegfährst. Ja, dann kostet es dann 2.000 oder 3.000 Euro. Die kann ich auch nicht einfach mal so für den Urlaub ausgeben. So dicker habe ich es auch nicht. Also. Du musst beim Daimler anfangen, das ist gut. Das ist gut. Da kriegst du, da geht das, mit deinem Weihnachtsgeld machst du sowas. Du musst ja auch immer auf der anderen Seite sehen, ich lebe wirklich. Das habe ich ja versucht, auch meiner Mom jetzt letztens zu erzählen, weil meine Mom, müsst ihr euch vorstellen, die arbeitet halt nebenbei im Kindergarten, macht da sauber und ist da so eine Honorarkraft, wie sich das nennt, und geht da manchmal hin, wenn Not am Mann ist und sowas. So, und dann sagte die jetzt zum Beispiel vorgestern zu mir, wo mir dann wirklich, ich habe im Moment halt nur Spätschicht und habe dann einen Tag frei, wo ich dann mit ihr unterwegs bin, da sagt sie mir, ja, dann bist du um 4 Uhr da, ist das okay? Ich sage, nee, das ist mir viel zu spät. Dann schaffe ich überhaupt nichts mehr. Ja. Und da muss ich ja im Kindergarten dann gucken, was ich mache. Ich sag, dann hör doch auf, da zu arbeiten, verdammt nochmal. Die kriegt da irgendwie 150 Euro für im Monat. Ich denke dann auch nicht in dem Moment darüber nach, dass das für sie auch so eine Art, sie muss gebraucht werden, sie fühlt sich dann gebraucht und so weiter ist. So, und das ist wie mit mir im Podcasten. Okay, aber schon gemerkt. Es ist halt wirklich, es gibt halt Situationen, wo man wirklich schwer reagieren kann. Und wie gesagt, Ricky, ich glaube nicht, dass der gegen dich schießt in dem Moment. Der ich glaube nicht gut genug. Wenn du wüsstest, was ich für ein gemeiner Mensch bin auf Arbeit. Also ich kenne ja das. Ich glaube, dass du ein selbstbewusster Mensch auf Arbeit bist und das wahrscheinlich, so wie ich dich einschätze, zu Recht. Und das ist das Problem, was viele Menschen mit dir haben. Ich hasse auch so Leute, die 110% auf der Arbeit geben. Ich kenne mich besser. Ich bin der Mensch nach Ricky, der sich am besten auf Rickys Arbeitsplatz auskennt. Noch besser als Melli. Jetzt bin ich gespannt. Noch besser als Melli. Wir haben schon Stunden über Stunden zusammen am Truck verbracht. Ricky, es ist so. Ja, das stimmt. Wir waren immer froh, wenn du die deutsche Grenze überfahren hast, wenn passiert hast, dann war klar, du hast wieder richtigen Empfang. Nee, eben dann war es nicht mehr klar, dass ich richtigen Empfang habe. Immer in Deutschland hast du das Problem, dass du nämlich keinen richtigen Empfang hast. Habe ich gerade gesagt, ja, wenn du die überfahren hast, die deutsche Grenze. Achso, es kommt Ausland, dran, in welche Richtung? Nach Kenia, ins Legoland. So, aber nochmal, um die Problematik gerade aufzugreifen. Ich hatte natürlich auch ein Leben vor dem Kind. Vor 16 Monaten war ich auch noch in der Position, oder meinem Arbeitsleben vorher, wo ich mir Gedanken gemacht habe, hey, ja, ist mir doch eigentlich egal, ob der und der ein Kind hat und deswegen irgendwie in den Ferien oder sonst irgendwann irgendwie so ein Vorbuchungsrecht hat für seinen Urlaub und so. Aber alleine vor dieser Unwissenheit und der damit folgenden Ehrfurcht, weil ich nicht wusste, was es bedeutet, irgendwie ein Kind zu haben, dass es eigentlich ziemlich smart ist, wenn du Urlaub machst, wenn das Kind Ferien hat, dass es einfach nur Sinn macht. Also alleine aus diesem Sicht der Dinge verstehe ich einen Menschen gar nicht. Der Gringo hatte ja nun mal Kinder. Der müsste ja eigentlich wissen, dass es eigentlich gar nicht so doof ist, in den Ferien dem Kollegen irgendwie Urlaub zu geben, der auch ein Kind hat, das auch noch schulpflichtig ist und so. Also ich verstehe das mal zwei nicht, was für mich auch noch das erhärten lässt, dass es einfach nicht nur eine Prinzipiensache ist von Gringo, sondern glaube ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ob es da schon mal Wortgefechte zwischen dir und Excelsior gab, aber ich glaube schon, es ist 40% oder vielleicht sogar nur 30% Prinzipien, 70%, der findet dich einfach nur ziemlich scheiße. Ja, ich glaube, damit kann ich aber leben. Damit muss er vor allem leben. Ja auch gar nicht. Es geht ja nicht darum, dass es dir nicht auch am Arsch vorbeigeht. Am Ende des Tages kostet es dich jetzt 1.400 Euro. Aber ja, hattet ihr denn schon mal ein Wortgefecht? Gab es da schon mal Reibung? Nee, ich rede mit dem eigentlich nicht. Aber es muss ja zu. Also du redest grundsätzlich nicht mit Menschen, die unter 1,70 sind. Nee, wenn ich das jetzt. Ist ein fettes Schwein. Nee, darum geht's ja nicht. Hast du gesagt. Ich kann mit diesen Menschen nicht reden. Es geht einfach nicht. Die sind so hohl. Du bist so ein Narzisst, du redest nicht mit fetten Menschen. Doch, mit Dicken rede ich schon, aber. Der ist ja fett. Er ist sehr fett. Vor allen Dingen hat er so eine merkwürdige Figur, der hat so kleine Stelzenbeinchen. Ja. Und dann, der sieht eigentlich aus wie so eine Kastanienfigur ein bisschen. Wie ein Kastanienmännchen. Das ist für mich schon da. Und ich stelle mir mal vor, wie der nackig dann nach dem Dach der Arbeit geht, der duschen. Oh, das stelle ich mir so eklig vor. Und dann hat er vor allen Dingen so ein verschrumpeltes Bein, weil er mal vom Stapler überfahren wurde. Ja, ach, das ist ja lustig. Ja, der Vollidiot. Wie dumm kann man denn sein und hinter einem Dieselstapler sich aufhalten? Also, hat der viel Bauch- und Arschfett? Am Arsch, da kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, ja, aber es ist wirklich eine abartige Bauchfigur. Er sieht aus, okay, wie so ein Schneemann oder eben wie so ein Kastanienmännchen. Wie alt ist der? Ja, 60 rum, vielleicht um 58. Da macht er aber auch nicht mehr lange. Also zumindest wird er, wenn er sie nicht schon hat, irgendeine Krebsdiagnose kriegen. Weil Bauchfett ist das schlimmste Fett, was... Das ist ja, der war Anfang der Woche bei der Arschspiegelung hier, Darmspiegelung. Ja, gut, dann hat er halt das nicht. Wer weiß. Vielleicht, wer weiß, natürlich. Vielleicht wirkt das auch durch oder so, keine Ahnung. Ja, vor allen Dingen, was mich auch nervt, dass der so faul ist. Der teilt sich seine Arbeit immer so ein, dass der Erste ist, der beim, ja, Abladen steht. Und das finde ich so verachtlich. Mach ja, du also, doch mal erstmal ab, wie du bist, wenn du 60 bist. Oder verachtenswert, so muss ich ja sagen. Ja, aber das ist, Pocho. Bei allem, das ist ja kein harter Job, Pocho. Pocho, bei allem Respekt, das ist aber jetzt eine Aussage, die hätte auch von meiner Mutter kommen können. Warte doch mal, bis du 60 bist. Aber ich kann doch nicht immer alles und jeden grundsätzlich pauschalisiert in Schutz nehmen. Wenn ich 60 bin, wiege ich keine 140 Kilo. Das sage ich dir aber. Ja, weißt du auch nicht. Das weiß ich nicht, aber Pocho, das weiß ich auch nicht. Das sage ich jetzt aber einfach mal so. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gelandet hier? Debattierclub. Ja, aber ich finde jetzt. Nee, jetzt müssen wir hier. Ich möchte nicht weiter über. Nicht über Fußball reden. Doch. Jetzt kommt das Thema Fußball. Jetzt kommt der erste Block gehört. Klack, klack, klack, klack, klack. Oh nein. Hier ist mein Notizblock. Ihr könnt diese Notizblöcke auch an der Harvard-Universität einsehen. Ja. Das ist eine PowerPoint-Präsentation, die Ricky da vorbereitet hat. Ja. Und den Laserpointer dazu könnt ihr auf Dieter. Ich hab mit, also ganz ehrlich, ich war zeitweise kurz davor, die Sendung nochmal neu zu starten. Weil das Thema, das trägt nicht, das merke ich. Das langweilt mich als Teilhaber. Welches Thema denn? Dass ich da angefangen habe mit Gringo und mit dem Urlaub, das war ein schlechtes Thema. Nein, jetzt lass mal laufen hier. Ja, natürlich kriege ich jetzt nicht mehr ab, bist du verrückt? Oh, jetzt kommt auch noch Fußball, scheiße. Was ist denn dein Problem? Du tust gerade so, als ob ich über Unterwäsche von irgendeinem, weiß ich nicht, Behinderten reden will. Unterwäsche? Ja, ich doch lieber über Unterwäsche von Behinderten so reden. Was ist denn behinderten Unterwäsche? Haben die extra zum Beispiel, Unterwäsche? Ja, hast du dir noch nicht mal Gedanken gemacht, wenn der einer so eine ganz schlimme Körpermissstellung hat, dann muss man ja die Ausschnitte zum Beispiel für die Beine in der Unterbuchse anders machen. Wenn jetzt das Bein, sag ich mal, ja, total abweicht, oder wenn der zum Beispiel jetzt, sag ich mal, so einen Klumpfuß hat, da kann er keine normalen Socken anziehen. Naja, meinst du nicht, dass man da einfach eine größere Nummer kauft? Hast du mal einen Klumpfuß gesehen? Da, also was soll denn das für eine Größe sein? 700? Das sind ja so riesengroße Ballonfüße. Oder guck mal, der Elephant Man. Der kann sich gerne mal einen Hut kaufen. Naja, dass der nicht in Elephant Man Shop geht hier auf Verfahrenwalder Straße, das habe ich mir schon gedacht. Aber da wird es wahrscheinlich dann, ja, hast du recht, so extra Anfertigung geben, ja. Siehste, aber darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Ich versuche richtig gerade zu fangen in dem Klumpfuß-Talk, weißt du? Ja, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Was ist denn das eigentlich bei dir, dieses, ist das, weil du nicht mehr mit dem Fußball Schritt halten kannst, dass du es auf einmal so verachtest, oder nee, weil ist das? Ich gerade Spaß hatte mit euch einfach, weil ihr einfach coole Boys seid und ich liebe es, mit euch über Gringo zu reden. Nee, wirklich jetzt. Ja gut, das Thema ist aber jetzt auch, wurde ausdiskutiert. Es geht mir ja gar nicht um, sag ich mal so, Themen wie, aber ja Mensch, wird er spannend, nächster Spieltag oder so, das haben wir ja noch nie besprochen. Das sind mehr so generelle Themen, die ich zum Beispiel, wenn der Potscher heute keine Zeit gehabt hätte, gar nicht angesprochen hätte, weil ich ja weiß, dass ich mit dir darüber gar nicht reden kann. Deswegen habe ich extra den Notizblock. Ich habe zwei Notizblöcke. Mit Pocho, ein ohne Pocho. Mit Pocci ohne Pocci, oder was? Nee, ich habe einen, der ist kariert. Da schreibe ich die Sachen drauf, die ich mit Pocho besprechen will. Die sind die Kleinkarierten, ja. Und ja. Der, ohne Linien ist für mich, ne? Ohne Linien, wo ich viel zeichnen kann. ist der, den ich für dich nehme. Und bei dir sind halt viele Genitalzeichnungen drauf, ja, und sowas. Und Drachen, ja, und sowas sind da immer drauf. Drachen? Drachen, ja. Du weißt doch gar nicht, wie meine Schwiegermutter aussieht. Wenn die den Cast hört, Alter. Das wäre mir so scheißegal. Das Problem ist halt, dass ich jetzt gar nicht das Thema Fußball mehr ansprechen möchte, weil das hast du natürlich geschafft, dass du die Freude eines Menschen auf so eine Unterhaltung, die er für wichtig erachtet, dass du ihm diese Freude genommen hast. Sei mal ganz entspannt, in dieser homöopathischen Dosis ist das ja wohl völlig okay. Hitler hat es bei 6 Millionen Leuten geschafft. Naja. Jetzt überblätter ich halt ein paar Themen. Hier habe ich den Drachen gemacht. Pass auf, weißt du, weißt du, jetzt mal ganz kurz absprechen, aber da habe ich jetzt auch Bock drüber zu reden. Yes, ist das nicht, Hitler! Ist das nicht geil, wie das in der, beim DFB-Team schon wieder alles gehandhabt wird, dass man jetzt abgestiegen wird, aber ist ja alles total egal, dass du so schlecht das ganze Jahr über gespielt hast, dass du das letzte Spiel in den letzten 7 Minuten vergangen hast. Ist alles egal. Wie war das Zitat von Hans-Joachim Löw? War ein durchschnittliches Jahr oder so? Ja, irgendwie sowas. Ne? Ja, war nicht ganz okay. Das Beste fand ich, wir müssen aus unseren Fehlern lernen. Ja, und dann gab es die Nachfrage, ja, welche Fehler meinen Sie denn konkret? Und hat er nie drauf geantwortet. Ich glaube, es ist ihm gar nicht bewusst oder er weiß gar nicht, wo er ansetzen soll. Nee, und ich glaube gar nicht, dass er die Leute für intelligent hält. Die denken alle, die sind dumm. Das ist das. Meint ihr denn, Herr Jogi Löw erkennt die Fehler gar nicht? Naja, also das Ding ist ja, wenn du die Spiele so anguckst, ich glaube nicht, dass es nur Jogi Löw, man darf glaube ich nicht nur Jogi Löw hier bei der Diskussion mit einbeziehen, aber wenn man sich die Spiele anguckt, ich habe mir ja beide Spiele angeguckt, ich sage aber gleich dazu, diese beiden zweiten Halbzeiten habe ich wirklich nur so, also da habe ich mehr auf mein Handy geguckt als zum Fernsehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mich das Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft tierisch langweilt und ich dann lieber auf Twitter oder sonst irgendwie auf dem Handy irgendwie aktiv bin, aber was mir halt da aufgefallen ist, ist, dass die Probleme, die sie ja bislang immer hatten, die bestehen ja weiter. Also es wurde ja gerade so getan, dass die letzten beiden Spiele jetzt gegen Russland und gegen Holland so viele Hoffnungen gemacht haben. Ja, wo ich mir so denke, okay, die haben halt gegen eine echt schlechte russische Mannschaft eine Halbzeit gut gespielt. Aber das ist halt, weiß ich nicht, wie wenn jetzt Bayern München, die ja auch eine kleine Krise haben, gegen Braunschweig, also im Drittligisten, eine Halbzeit total überzeugen, 3 Tore schießen und in der zweiten Halbzeit wieder ins alte Muster zurückfallen. Da würde ja jetzt auch keiner sagen, Mensch, die Bayern haben sich wieder erholt von den letzten Nackenschlägen, sondern da wären wir auch alle, oder alle, da wären halt auch viele Bayern-Fans wahrscheinlich enttäuscht, dass man nicht über 90 Minuten gegen den Drittligisten mithalten kann. Egal, ob da jetzt Auswechslungen stattfanden oder nicht, das hat da für mich überhaupt nichts zu tun. Die Spieler, die da auf dem Platz stehen, müssen generell besser sein als eben drittklassige russische Spieler. Weil da waren ja noch nicht mal die Besten von denen kann ich dir nicht sagen, sowas gucke ich mir nicht mehr an. Ich nehme es mir immer wieder vor, es nicht anzuschauen. Aber jetzt bin ich auch mal ehrlich, ich habe manchmal wirklich richtig Lust daran, diese Mannschaft scheitern zu sehen. Das ist für mich fast schon der größere Reiz, wenn ich da zuschaue. Okay. Wenn ich den Grindel da sehe auf der Tribüne. Ja, geil. Ja, und dann wird der eingeblendet beim Tor und du merkst, der freut sich. Das ist nicht nur der Jubel, weil die jetzt ein Tor geschossen haben, sondern für ihn hängt da viel mehr dran, habe ich das Gefühl. Sein Arbeitsplatz vor allen Dingen erstmal. Ne? Der ist doch unantastbar. Vor allen Dingen sein Geldbeutel. Ja. Ich glaube, dem geht es in erster Linie nicht um den Arbeitsplatz, sondern um seinen Geldsäckel, dass er immer voller wird. Kurze Frage, hast du die Spiele gesehen? Nicht ansatzweise. Okay. Ich hab mir beide angeschaut und auch gegen Holland, so wo du echt das Gefühl hattest, okay, die erste Halbzeit, die sieht gar nicht schlecht aus. Vor allen Dingen, weißt du, mit so, also da werden ja Dinge jetzt als Revolution verkauft, die im Endeffekt alle schon im März angeprangert haben. Ja, dass Sahne nicht dabei ist und so. Und dann kommen sie danach mit so einer Aussage um die Ecke. Ja gut, es hatte eigentlich keine sportlichen Gründe, warum der nicht dabei war. Es gab interne Probleme, mehr oder weniger. Mhm. Wo ich mir auch gedacht habe, ich kann es nicht mal glauben. Nee, ich glaub's nicht. Fertig. Es ist gelogen. Weißt du warum? Okay. Weil ich sage deswegen, das ist gelogen, weil ich diesen Quatschköppen da kein Wort mehr glaube. Egal, was sie sagen. Es ist zu 75% immer gelogen. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Er hat bei Pep Guardiola wohl auch seine lieben Probleme, aber seine Qualität ist einfach zu gut, als wenn man da nicht irgendwie einen Kompromiss zwischenmenschlich finden würde. Weil, ich sehe es anders. Warum ist er jetzt dabei? Weil der Hans-Joachim Löw mit dem Rücken an der Wand steht und er einfach nicht bei drumherum kommt, den besten deutschen Fußballer nicht spielen zu lassen, das weil lass das ich einfach nicht absurd ist. Geld? Das lasse ich nicht gelten. Das lässt du nicht gelten. Ja, weißt du warum? Weil wenn ich mich hinstelle und pass auf, wenn sie nichts gesagt hätten, wenn der Koch beim Doppelpass nichts gesagt hätte, dann gebe ich dir mit allem recht, was du sagst, aber wenn du dich 2 Tage vor diesem Spiel gegen Holland hinsetzt und mehr oder weniger zu verstehen gibst, dass es disziplinarische Gründe hatte, warum Sané nicht bei der WM war. Und er aber dann, weiß nicht, wie viele Wochen, waren ja nur 6 Wochen nach dem letzten Länderspiel, als sie sich wieder getroffen haben, dann plötzlich wieder eingeladen wird, frage ich mich halt, was soll der Scheiß, was soll das Affentheater hier? Dann soll er wirklich offenlegen, was passiert ist. Ich weiß entweder gar nicht, was so, passiert genau, ist. Du musst es dann offenlegen, du musst Ross und Reiter nennen, ne? Ja, ja. Ich finde, du musst gar nichts sagen. Oder du kannst auch sagen, oder Entschuldigung, du sagst gar nichts. Genau. Oder du sagst gar nichts, oder du sagst einfach, okay, diese Nichtnominierung für die WM war einfach ein Denkzettel aus Gründen. Du musstest ja nicht diese sogenannten Interner, musst du ja nicht minutiös, musst du ja gar nicht irgendwie. Aber wie kannst du denn, kannst sagen, was hat er denn getan, bitte? Damit das, der Denkzettel ist, ihn nicht so mit zur WM zu nehmen, einen jungen Spieler. Ist es doch nicht. Der muss ja fast Löws Frau angequatscht haben. Vielleicht ist der deswegen, der hat doch eine neue, ne? Aha. Was, der hat eine neue? Ich glaube, der hat eine neue. Ah, die andere, also war aber Sanés Frau ist vor allen Dingen schwanger. Jetzt wird ein Schuh jetzt, draus. Jetzt wird ein Schuh draus. Der Löw, der alte Löw. Nee, aber der Punkt für mich war halt wirklich, dass man mit so einem Thema nicht so an die Öffentlichkeit geht, finde ich. Also so wie er es jetzt ausgedrückt hat und mehr oder weniger alles offen gelassen hat, aber schon klar gemacht hat, Sané ist nicht dabei, weil es disziplinarische Gründe hat, finde ich, das ist ein ganz, ganz schwieriger Umgang. Und ich glaube ihm das einfach nicht, weil die uns immer wieder in die Fresse lügen. Ja. Und wenn ich diesen Grinse-Hampelmann da sehe, diesen Grindel, dann vergeht es mir sowieso schon. Das ist auch so eine persönliche Nummer zwischen mir und Grindel. Das wird langsam ernst, kann ich euch schon mal sagen. Also das ist ein Mensch, den verabscheue ich aufs Tiefste. Ja, ist das ja ein ekelhafter Typ. Ja, sei es drum. Aber ich finde, du kannst nicht jemanden, sagen wir mal, damit bestrafen, dass du ihn jetzt nicht bei der WM mitnimmst und 6 Wochen später lädst ihn wieder ein, als wäre nichts gewesen. Im Endeffekt hat man ihm ja noch einen Gefallen getan, dass er bei dieser Katastrophennummer nicht dabei sein musste. Ja, ja, also, das stimmt wohl. Er galt ja nachher dann mehr oder weniger noch als Messias, als man dann gesagt hat, ja Mensch, seht ihr das, was der für ein Tempo da reinbringt? Und jetzt kommt es ja, mir halt so vor. Ricky, das habe ich so noch gar nicht. Ja, das stimmt. Das ist echt gut. Das ist echt ein gutes Argument. Ja, vor allen Dingen wird jetzt so getan, als hätte man ja die Qualität von Sané schon viel früher erkannt. Aber man konnte ja nicht. Uns waren die Hände gebunden. Disziplinarische Gründe. Hallo, wir konnten da gar nichts machen. Ja. Das erklärt übrigens auch nicht, warum Brandt immer nur eingewechselt wurde, obwohl der einer der wenigen war, die halbwegs, sag mal, in diesen 3 Spielen was gezeigt haben. Auch das der wurde ja. Auf der anderen Seite auch nicht. Und Entschuldigung, dass ich dieses Fass wieder aufmache, warum dann ein Özil mitgenommen wird. Weil was hat der Sané denn Schlimmeres gemacht? Hat er zu lange Fortnite gespielt? Oder? Ach, du meinst jetzt wieder mit der Erdogan-Geschichte? Genau. Ja, das könnte man. Stimmt, das wäre eine schöne Gegenfrage gewesen. Was hat der eigentlich gemacht? Hat der Saddam Hussein ausgebuddelt oder mit dem Samba getanzt? Also was ist schlimmer gewesen, was Sané gemacht hat? Also das klingt jetzt schon wieder so, als wäre das Schlimmste schlechthin gewesen, was Özil gemacht hat. Aber das war halt das Thema. Genau. Özil und Erdogan und Gündogan und die ganzen Bilder, die da rumgingen. Also ich finde, da verkauft man sich von Seiten des DFB ganz schlecht und möchte jetzt so diesem Durchschnittsfan irgendwie ein gutes Gefühl mitgeben. Ja, auch dieses, man merkt jetzt der Umbruch, Leute. Man merkt ihn jetzt gegen Frankreich, wo wir das Unentschieden da gespielt haben. Ja, Mensch, habt ihr das nicht gesehen? So muss man spielen. Oder haben wir das nicht sogar verloren? Das haben wir ja verloren, das Spiel. So war es, stimmt. Das haben wir 2-0 verloren. Und danach haben alle davon gesprochen, dass man jetzt endlich gesehen hat, dass der Umbruch eingeleitet wurde. So, und du siehst halt eine Mannschaft, die null klickt. Der Oberhammer war für mich, das habt ihr gar nicht mitbekommen. Das Geilste für mich, das ganze Stadion war ja leer, klar. Also in Gelsenkirchen. Und jetzt haben die... Haltet wie, das fest, Stadion war leer? Ja, da waren irgendwie nur 36.000 oder so. Gegen Holland, keiner mehr hin. Spiel, ne? 2045 Montag, Alter. Weißt du, das ist also eine Uhrzeit auch, da fragst du dich, sag mal, geht's noch? Und dann am Montag, wieso denn am Montag? Das Thema hatten wir ja auch schon. Das Thema, das weiß ich noch ganz genau, das war bei 25 Jahre Dieter. Potsche und ich, da haben wir uns elendig lang darüber unterhalten. Das war nämlich ein Länderspiel, das war auf den Sonntag, 20.45 Uhr. Ob Sonntag 20.45 Uhr oder Montag 20.45 Uhr ist gar nicht so wild, weil zur Arbeit und zur Schule müssen alle am nächsten Tag. Weißt du, also habe ich nie verstanden. Plus diese horrenden Preise. Für mich waren Länderspiele, also mag sein, dass es jetzt gab's wieder so eine... Preise sind ja nicht davon abhängig, was du für Verträge hast. Ich verstehe, dass man um 20.25 Uhr das jetzt nicht kurzfristig irgendwie ändern kann, weil man ja Verträge mit RTL und so hat. Das verstehe ich sogar noch. Weißt du, was ich meine? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einfach nicht machbar ist, das zu ändern, wenn man vor allen Dingen, sagen wir, das Argument bringen kann, ja, erstens mal könnt ihr dann ein volles Stadion übertragen und vielleicht schauen auch mehr Leute zu. Weil 2045 ist halt einfach fucking zu spät. Es ist halt einfach zu spät für viele Menschen. Eben, gerade für die Zielgruppe, die du ansprichst, nämlich eher jüngere Menschen, Kinder, ist das halt einfach eine absolute Katastrophe. Und dazu kommen die merkwürdigen Spieltage. Ja, also früher war es doch so, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass Länderspiele entweder Dienstag oder Mittwoch waren, beziehungsweise am Samstag. So. Und dann begann so ein Länderspiel um 20.15 Uhr. Also nach der Tagesschau. Genau, ja. Genau. So. Und das ist für mich völlig hinnehmbar. Da bin ich nämlich um 22 Uhr durch mit dem Bums und fertig. So. Genau. Und jetzt ist es so, jetzt ist es ja noch nicht mal, dass ich mich darauf verlassen kann, dass die zweite Halbzeit dann um 21.45 Uhr beginnt. Nee, die beginnt dann meistens erst um 21.55 Uhr. Ja. Und dann gibt's noch 8 Minuten Nachspielzeit und dann geht auf einmal so ein scheiß Länderspiel bis um 11. Jetzt kann man natürlich sagen, musst du dir auch nicht angucken. Ja, und genau das passiert auch. Die haben eine miese Einschaltquote gehabt mit diesem Länderspiel für eigentlich, weißt du, Deutschland-Niederlande, Prestige-Duell. Ja. Es ist ja fast schon lächerlich, dass da noch nicht mal 10 Millionen Leute zugeguckt haben. Das hätte es ja früher nie gegeben. Ja. Und was ich eigentlich erzählen wollte, also der Stadion war leer, dann gab's so eine behinderte Choreografie, die schon wieder nicht richtig geklappt hat. Das ist ja sowieso das. Da gibt's einen Fanclub von der eigenen Mannschaft. Wie peinlich ist das denn? Also, das muss man sich mal vorstellen. Es gibt einen Bundesliga-Verein, der seinen eigenen Fanclub betreut. Das völlig absurd. Auf jeden Fall haben sie das wieder gemacht. Das fand ich auch schon albern. Und dann mein Highlight. Jetzt haben sie Trommler engagiert. Also, sie haben jetzt tatsächlich Leute in die Blocks gestellt, die trommeln. Da ist mir nicht eingefallen. Kannst du doch machen. Das ist mir so scheiße. Nein, das kannst du nicht machen, weil es fangen Leute an zu trommeln und es kommt kein Gesang. Ja, gut, wenn die Bude leer ist, natürlich schlecht. Das war nicht nur, weil die Bude leer war, sondern weil halt einfach das eine ganz andere Kultur ist, die da vorherrscht. Keiner trommeln wie Manolo, Ende. Ja, da gebe ich dir absolut recht, der arme Manolo, der ja, ich glaube, an Krebs zu früh vor uns gegangen ist. Ja. Da gebe ich dir natürlich recht, aber du hast ja so eine in den Fanblöcken praktisch so Kapos und Vorschreier, die dann praktisch den Takt vorgeben und das Publikum mitnehmen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass alle Leute, die in der Regel da um diese Trommler sich versammeln, jetzt reden wir mal von den 90ern, wo das mit den ganzen Kapos und Ultras noch nicht so extrem war, wie es jetzt ist. Was sind denn Kapos? Ja, das sind die Leute, die das Gesangsgut vorgeben, möchte ich mal so sagen. Die Vorschreier. Hab ich schon nie gehört dafür den Ausdruck. Nee, ich kenne auch nur Cappuccino. Ja, aber der singt ja gar nicht mehr selber. jetzt hast du da also jemanden stehen, der von der Blaskapelle Gelsenkirchen engagiert wurde, auf die Trommel zu hauen. Und der kannte halt auch irgendwie original nur din, din, din, din, din, din, din, din und sowas, ja. Und irgendwann ging es dann mal wieder los, dass sich ein paar Nazis durchgesetzt haben und angefangen haben mit steht auf, wenn ihr Deutsche seid, wo ich am liebsten meinen Fernseher kaputt schlagen will. Ich kann überhaupt niemanden verstehen, der da mitsingt. Steht auf, wenn ihr Deutsche seid. Boah, also da, das ist für mich so wie so ein Aufforderung. Aber dann ist dir auch gefallen, dass du einen Fernseher von Samsung hast und dann hätte man dich wieder als Nazi darstellen können. Weil es ja kein deutscher Fernseher war. Weißt du? Nee. Ja. Das weiß ich nicht. Ja, also es war ein absurdes Fernsehereignis. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, ich bin aufgesprungen bei dem 2:2 von Virgil van Dijk. Ich bin wirklich aufgesprungen, weil ich diese Mannschaft verabscheue. Ich verabscheue diese Mannschaft. Hast du nicht mit dem mal aufgelegt? Ja, früher mit Virgil van Dijk und Mike van Dijk. Das waren Geschwister. Habt ihr gesehen, was der Virgil van Dijk mit dem armen rumänischen Schiedsrichter gemacht hat? Ja, ist mir scheißegal. Habe ich mitbekommen, aber soll sich ficken. Mir egal. Das sind so kleine Sentimentalitäten. Da hat mich der Fußball so unendlich verloren. Ist mir egal. So, genau das ist es, was für mich so ein Spieler wie van Dijk menschlich erscheinen lässt. Wo mich der Fußball verloren hat, ist sowas wie Ronaldo, der heulend vom Platz geht, weil er eine rote Karte kriegt. Aber du weißt doch genau, das ist ein Show-Element. Ist ein schlechtes Show-Element. Meine Güte. Ja, aber das ist doch ein viel größeres Problem, als wenn... Da ist Feuer drin, ey, das ist gut. Als wenn van Dijk danach den Schiedsrichter in den Arm nimmt, weil seine Mutter gestorben ist. Das finde ich geil. Dass er in diesem Moment so empathievoll ist, Chris, das kannst du nicht nachvollziehen. Aber du sentimentales Stück. Du kannst ja gar nicht vorstellen, wie viele Menschen ich aus Lebenskrisen schon geholfen habe. Ja? Ja. Wie viele denn? Einige. Mehr als da war fünf? Zum Beispiel der B. Der B, der war mal ganz unten. Der Johnny, der hatte auch mal Probleme. Johnny B. Ja, also auf jeden Fall, das Thema der deutschen Nationalmannschaft ist für mich... Also ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Das wollte ich nämlich eigentlich ansprechen, weil ich eigentlich natürlich möchte, dass die schlechtesten Einschaltquoten schlechthin haben und total in Vergessenheit geraten. Mein Traum wäre wirklich, dass das irgendwann so Frauenfußballzustände sind, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt. Ja, dass sie irgendwie hier auf dem Trainingsplatz vom VfB Stuttgart ihre Heimspiele austragen müssen, wo dann 6.000 Leute zugucken. Auf dem Hockeyplatz von Gladbach. Genau, auf dem Hockeyplatz. Hinten beim Toni Polzer im Garten. Da können die... Nee, weil ich dieses ganze Konzept, was immer noch dahinter steht, so verachte. Und ja, und sie machen es ja auch weiter, ne? Es sind dieselben Leute und die sprechen von Umbruch. Und du bist der, der die ganze Zeit da rumschreit. Aber anscheinend tust du immer noch. Ja, das ist... Die waren Anti-Fans, sind Potsche und ich. Ich wusste nicht mal, dass Deutschland Holland gespielt hat. So, rums. Ja, natürlich, das ist die beste Möglichkeit, damit umzugehen, das nicht einzuschalten und komplett zu ignorieren. Das ist der einzige Weg. Das verstehe ich auch, aber es ist nicht. Reicht es denn nicht? Reicht es denn nicht, dass ich wenigstens nur auf mein Handy gucke? Ich kann auch den Ton abstellen. Nee. Das wär's noch. Habe ich aber auch erst im Nachhinein erfahren, als ich dich angetwittert habe, dass Deutschland Holland spielt. Ja, ich und zwar 6. Folge, 2. Staffel, 4 Blocks geguckt. Und das musste ich unbedingt twittern, weil ich so begeistert war. Und da habe ich erst gemerkt, dass Deutschland Holland spielt. Das war, ja, also bei 4 Blocks muss ich noch einschränkend sagen, ich war mit den ersten 2 Folgen der 2. Staffel, war ich nicht so zufrieden. Ja, okay. Deswegen bin ich erstmal wieder abgewichen und habe mich voll in Fargo gestürzt, in die 3. Staffel, die auch wieder unfassbar gut ist. Die 2. war schon... In die 3. gibt es schon eine 3.? Ja, es gibt auch, ich glaube, nächstes Jahr eine 4. Fargo ist einfach, das ist schon ziemlich geil. Okay, stark, naja, okay. Muss man alle Staffeln gucken. Und ich habe mir vorgenommen, wenn ich die 3. jetzt durch habe, dass ich dann die 1. auf Deutsch mal gucke. Also, das ist ja mal... Ich will es halt mal sehen, wie das im Deutschen rübergebracht wird, weil diese Serie lebt natürlich ja schon von dem Dialekt, der da oft gesprochen wird und die Art und Weise, wie halt die Leute sich ausdrücken. Also die Stimmen machen da ganz viel bei der Serie, finde ich. Und da bin ich gespannt, wie das so im Deutschen rüberkommt. Kann sein, dass ich natürlich nach 2 Folgen sage, okay, that's it. Ich habe jetzt ich wende mich ab. Von? Von der deutschen Fassung von Fargo. Achso. Am Sonntag habe ich angefangen, nicht zu Ende geguckt, hat nichts mit der Qualität oder so zu tun, sondern einfach mit dem Time-Management, welches ich am Sonntag hatte. Das war The Ballad of Buster Scruggs. Kennt ihr das? Diesen Film von den Coen-Brüdern, wo du gerade... Ja, Western. Dieser Western. Mhm. Und das ist ja so ein Episodenfilm. Habe ich jetzt auch im Original geguckt, den muss man im Original gucken, weil da, das ist zur Episode und in der ersten Episode wird viel gesungen und ich glaube, da geht mächtig viel verloren. Hab jetzt 3 Episoden gesehen in diesem Film und fand's sehr, sehr geil, muss ich sagen. Hab's noch nicht zu Ende geguckt, werde es aber noch zu Ende gucken. Aber, Jungs, wo wir gerade von Fußball reden, ich bitte euch von Herzen und akzeptiere kein Nein, die Geschichte der Woche erzählen. Und ich wünschte, ich hätte einen Jingle. Müsst jetzt Ja sagen. Potscho, du als erstes? Ja. Ricky? Ich springe nur so hoch, wie ich muss. Aber bei mir machst du mal eine Ausnahme. Mhm. Ey, wir beide kacken auch in Bremen in einer Dusche, hallo? Eieiei. Potscho liegt gleich wieder auf. Potscho hält die Kamera. Ich hab, müsst ihr so einen Selfie-Stick mitnehmen. Ich hab so eine Action-Cam, die ist auch wasserdicht. Soll ich die mitbringen? Ich hab festen Stuhl. In letzter Zeit muss ich immer weniger abwischen. Ja? Was isst du denn? Hast du deine Ernährung stark geändert? Nö, eigentlich habe ich sie nicht stark verändert. Ich esse sehr, sehr viel Fisch und dunklen Reis, braunen Reis. Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch brauner Reis heißt. Heißt das in Deutschland auch brauner Reis? Naturreis, der ist unbehandelt. Ja, dunkler Reis, genau. Dunkler also ich sage dazu dunkler Reis. Dunkelreis, ich esse viel dunkelreis. Oh, dunkelreis. Ja. Und eigentlich esse ich dann immer zwei Tassen Dunkelreis und 2 Stücke Fisch. 2 Stücke Fisch? durch Red Dead Redemption denke ich nur noch in Stücke. Ja. Immer wenn ich mir was im Essen mache, denke ich, ah, der Afa, wie ich. Sagt da bei euch nicht auch zum Teilchen eine Stückle? Stückle, ja, das ja, ist Stückle, ja. Ja, diese deutsche mit. Bäckerkultur, du, da, das ist ein Thema das ist ganz für sich. Und ein Berliner. Bei uns ist das ja ein Teilchen. Berliner? Nee, überhaupt so. So ein Stückle ist bei uns ein Teilchen. Bei uns ist es auch ein Teilchen. Ja. Berliner ist in Berlin ein Pfannkuchen. Verrückt. Bin verrückt. Das stimmt, Enrico Palm. Naja, klar stimmt das. Ich komme aus der von da. Der Hamburger in Hamburg? Ja. Frikadelle. Frikadellenbrötchen. Ich möchte jetzt mal eine Geschichte erzählen. Ja. Und zwar läuft, pass mal auf Arbeit. Da muss ich immer so einen Flur lang gehen, um zu gucken, wie die Lage beim Essen ist. Muss ich noch ein Stückle Fisch nachlegen. Oder muss ich noch ein bisschen Dunkelreis nachschütten? Kurze Nachfrage. Also die Kinder werden praktisch bedient. Nein, wir haben so einen Essensraum und da wird das Wagen in sogenannten Chevys, in so Wärme-Heißlege-Akkumulatoren warm gestellt. Mhm. Das sind so GN-Einsätze, Drittel oder halbe Einsätze. Alle Gastronomen denken jetzt, ah, okay, macht Sinn. Hier, so. Und da kommt das Essen, wird da reingeschoben und dann gibt's da immer, heute gab's zum Beispiel Teriyaki-Lachs. Mit Reis tatsächlich, Wildreis, Zuckerschoten und Möhren. So, Zuckerschoten ist auch voll in, also Zuckererbsen sind echt voll in im Moment, ne? Absolut. Die sind ja auch voll gesund, ne? Was ist da nochmal viel drin? Irgendein Vitamin, was da eigentlich extrem viel drin ist, auf jeden Fall. Weiß ich jetzt auch nicht, aber sind Codein auch Schweine teuer geworden. Da ist ganz viel Codein drin. Du bist mir auch so Codein. Aber Zuckererbsen wirklich ein Produkt, was man, wenn man im Lebensmitteleinzelhandel ist, so lange wie ich, was man beobachten kann, was extrem teuer geworden ist, was eine mindestens Verdopplung im Preis nach sich zieht. Weil sie Mainstream jetzt angekommen ist. Genau, genau. Und so ist zum Beispiel komischerweise aber auch andersrum, was super billig geworden ist, sind tiefgefrorene Garnelen. Und grüne Paprika. Rote Paprika in der Regel sind billiger. Aber grüne ist doch keiner. Das ist richtig. Ich esse aber auch keine gelbe. Wenn wir ja mal, das wissen wir mal richtig rassistisch. Ja, das ist so. Ja, du gehst den Flur an. Okay. Ich gehe da durch den Flur. Gucke, ne, wie sieht es beim Essen aus? Geh zurück. Auf dem Weg kommt mir Johannes entgegen. Johannes, Auszubildender bei uns im Betrieb. Sag ich, und der. Kann man Digga, sein Kind nur Johannes? Sag ich, Digga, alles gut. Und er hatte so ein, ihr kennt doch nicht diese Trainingsanzüge von Fußballvereinen mit so einem Reißverschluss, sondern die zu überziehen, diese etwas wertigeren. Hatte er von Man United an. Ey, Digga, bist du United-Fan oder was? Ja, nee, hab ich gespielt. Ja, ja, klar. Verpiss dich. So, er shishat auch, mega guter Junge. Mega guter Junge. Wenn jemand shishat, ist er schon mal per se ein guter Mensch. So. 25 Minuten später treffe ich ihn wieder. Und? Welche Position hast du gespielt? Also, ey, ich hab wirklich gespielt. Komm, was denn jetzt? Was erzählst du mir? So, haben wir gesagt, komm, kommst mal gleich in die Küche, quatsch mal ein bisschen. Dann kam heraus, dass er beim VfL Wolfsburg in der Jugend gespielt hat. Und da auch schon auf der Bank saß, in der Bundesliga. So, Digga, also jetzt mal kurz, muss ich mich mal kurz anlehnen, jetzt erzählst du mir. Karriere-Rückschritt, oder? Würde ich mal sagen, oder? Man United gespielt zu haben. Nee, Achso, im Kindergarten zu arbeiten. Ja. Ja, auf jeden Fall. So, ich so, okay, du hast beim VfL Wolfsburg gespielt, in der Jugend, glaube ich dir sogar noch. So, und dann kamen irgendwie so diese Pauschal-Scouts, die irgendwie immer einmal durch die Bund oder einmal durch Deutschland tingeln und sich oder Spiele angucken von U-Mannschaften. Und da wurde er gesehen und wurde angesprochen. Und dann kamen die irgendwie zu seinen Eltern und haben ihm Stipendium oder Ausbildungsvertrag in der Man United Academy gegeben. Und da war er 12. Mhm. Hat er gemacht. Ne? Und trägt er immer jetzt noch den Trainingsanzug. Ja, der war letzte Wachstumsschule aber schon lange her. Scheinbar, ja. So, er hat erzählt, aber nach 3 Monaten hatte er so ein Heimweh, er war mit Portugiesen auf einem Zimmer und konnte die Sprache nicht. Er hat gesagt, ja, er ist tot. Sinn, ja. Er war am Ende. Mhm. Er hatte keine Deutschen, war gar nichts, war nichts zu holen, er musste nach Hause, hatte Heimweh. Er hat gesagt, echt jetzt? Also ja, er hat dann mit Anthony Martial hat er gespielt, der irgendwie 3 Jahrgänge über ihm war, aber auch in der Akademie. Und als ich so, echt, also ich habe das jetzt nicht in Frage gestellt. Aber er hat mir dann Bilder gezeigt, so er und Wayne Rooney. Als kleiner Junge und Wayne Rooney. Okay, langsam erhärten sich die Fakten, dass er. Ja, soll schon geben, sowas. Ja, soll es schon wirklich geben, so. Ich habe auch einen Kumpel gehabt, der beim FC gespielt hat vor 20 Jahren, also. Okay. Ja, und dann, ja, jetzt, Ende der Geschichte ist, dass er jetzt bei Hannover 96 in der Jugend spielt. Montags bis Donnerstags hat er da Training, kriegt so, er auch eine Vergütung für. Mhm. Macht er so als dualen Gang sozusagen. Arbeitet am Wochenende bei euch, oder? Nee, unter der Woche. Okay. Morgens. Okay. Und ja, nachmittags klar. Haben die da irgendwie Training. Ja, klar, macht Sinn, dass sie auch eine normale Ausbildung machen, ja, klar. Und er hat auch gesagt, er hat den Ehrgeiz nicht. Er ist nicht der Typ, der noch nach dem Training ins Gym geht oder freitags am freien Tag. Da sind halt auch viele aus seiner Mannschaft, die sich da treffen und trainieren und so. Und was ich jetzt plakativ gesagt, irgendwie sich 2 Stunden auf den Platz stellen und irgendwie Freistöße schießen oder so. Aber da ist er jetzt nicht der Typ, er lebt komplett von seinem Talent, hat er auch gesagt. Das ist ein relativ schlaksiger Typ. Ich sag mal so, Körperstatur Müller. Mhm. Er hat gesagt, okay, er spielt rechter Flügel. Er hat gesagt, er hat eine Pferdelunge, er kann laufen bis nach Meppen und zurück so. Und er hat auch nur Talent, er hat keinen Ehrgeiz. Er hat einfach nur dieses Talent, dass er den Ball einfach wohin schießen möchte und er auch dahin kommt sozusagen. Und fand ich ziemlich, ziemlich entspannt. Und ich habe mir schon überlegt, dass ich mich mit dem Jungen mal hinsetze und einfach eine Dieter United-Folge mache. Okay. Über die Erlebnisse, auch wenn es nur 3 Monate sind, in der Manchester United Academy. Findet ihr das jetzt uninteressant? Wenn er Bock drauf hat, warum nicht? Du kannst ja alles von irgendwo holen. Du kannst das ja dann, na klar, kannst du machen. Und Vicky ist schon ausgestiegen? Nee, ich kann da emotional noch nicht so richtig anbeißen gerade. Muss er auch nur nicken. Ach so, ja, du kannst machen, was du willst. Nein, ich nicht. Ach, ob ich einen Dieter United mache, da frage ich doch dich nicht um Erlaubnis. Ich meine nur, naja, ob da einfach. Würde ich aber schon mal sagen, dass man wenigstens mal so in der Art mich fragen könnte nach Erlaubnis. Zum Beispiel sagen könnte, hey, was hältst denn du davon? Mach doch mal. Was hältst du davon, wenn ich mich. Ja, du, sag mal so. Ist bestimmt spannend, wie du dich über Fußball unterhältst. Das fand ich gerade eben auch schon gut. Wo wir über die Nationalmannschaft gesprochen haben. Ich glaube, das wird gut. Aber bist du jetzt völlig behindert? Ja, willst du mit dem eher so über welche Spiele er gespielt hat und was er gerne kocht? Oder? Wir haben uns doch gerade vernünftig über die Nationalmannschaft unterhalten. Willst du mir jetzt völlig auf den Sack gehen? Ja. Wie soll ich sonst anders beantworten? Ja. Ich würde es ja gerne anders beantworten. Pocho, aber du nimmst dir das Thema nicht ernst genug. Pocho. Wir haben uns doch gerade vernünftig über die Nationalmannschaft unterhalten, oder nicht? Ich habe das Gefühl, du guckst zu wenig Fußball, um da vernünftig mitreden zu können. Er meint es ja nur gut. Na gut. Ja. Nee, weiß ich nicht, ob man dann... Pocho guckt auch halt original nichts. Aber der hält sich ja auch zurück. Naja, nee, es liegt einfach bei der Sache einfach... Da, oh, scheiße, jetzt habe ich wieder, weil ich... Die Antwort knapp geschlossen, Moment. Ist doch scheiß Maintains bei Fallout 76, das ist doch scheiße. Was? Was ist denn nur los? Jetzt haben wir den Pocho noch so durcheinander gebracht. Nee, ich möchte, dass wir das ausdiskutieren. Nee, und wir haben schon vernünftig darüber gesprochen, über die Nationalmannschaft. Ja, ich glaube aber, Ricky meinte in dem Moment einfach nur den Übergang dazu. Und ja, das habe ich mir auch schon gedacht, dass ja. Er mein Gejammer und so, dass er das ja. Immer noch, und, dass ihm das in den Klamotten ja steckt. Es ist ja auch manchmal ein bisschen schwer, dann hinterherzukommen, weil... Es ist ja nicht so, dass bei mir auf jeden Fall ist es so, dass mich alles um meinen Verein immer noch total interessiert. Also, wie gesagt, ich habe versucht, Patrick Herrmann für den heutigen Tag hier hinzukriegen. Ja. In der kurzen Zeit hatte ich ihn aber nicht erreicht, weil er hat noch ein Telefon mit Wählscheibe und konnte deswegen nicht antworten. Und das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nee. Der Flacco. Also, hat er eigentlich jetzt noch ein Kreuzband oder wurde ihm das komplett entfernt? Oh, das sind also jetzt Sachen, die mich dann doch... Nee, jetzt mal, du lachst aber, das war ja bei Didi so. Ja, ich weiß auch, dass Didi das... Didi, da? Ich weiß auch, was du meinst und dass das wirklich da sehr eine angespannte Situation bei ihm ist. Ich glaube aber nicht, dass das so eine Rolle spielt. Der Typ ist echt ein Kämpfer. Also wenn da wirklich Stuttgart die Möglichkeit hätte, den zu kriegen, und das tut mir ein bisschen im Herzen weh, das zu sagen, weil eigentlich will ich ihn behalten, aber ich will auch Toni Janschke unbedingt in der Mannschaft behalten, was einfach nur Fußballromantik und nichts anderes ist, dann würde das für Stuttgart echt Sinn machen. Wenn sie, ich weiß gar nicht, wer bei Stuttgart da auf der Position so spielt, rechts außen. Niemand. Okay, danke. Dann macht doch so. Sinn. Ist das gut? Wir haben keinen rechten Offensiven. Niemand! Da Gendner. Gibt's niemanden. Christian Antonio Gendner versucht sich da immer mal wieder dran und zuletzt hat Pablo Maffeo ja. Eine Chance. Nein, also ich glaube wirklich, dass er wirklich eine Bereicherung für die Mannschaft wäre. Vielleicht eine Laie, aber das macht auch ja, Sinn. Ja, mit Alter. Laie kann ich leben. Ich habe auch schon im SDR-Podcast mal Alexander Esswein als möglichen Leihkandidaten in Erwähnung gezogen. Ist ja auch ein Spieler, der jetzt einmal in Berlin nicht nur schlechte Zeiten hatte. Ich weiß auch nicht. So richtig warm werde ich mit dem Ding nicht. Es ist halt doch ein Spieler, der eine schwerwiegende Verletzung hatte und das ist ein Risiko. Wenn der wieder voll eingesetzt wird und ja, Spiel für Spiel, weißt, mir geht's ja darum, wenn du jetzt Spieler verpflichtest, müssen die sofort abgehen wie ein Zäpfchen. Also, ja, das kann aber passieren bei ihm. Das kann passieren, da gebe ich dir recht, das kann passieren, aber so ein Hermann wird wahrscheinlich auch nicht für ein Apfel und ein Ei kommen. Also der kostet schon ein bisschen Geld, weil er ja seine Qualität ja eben schon nachgewiesen hat. Also das ist ist nicht das so ist viel. Das ist aber nicht, ich glaube, nee, da macht ihr da mal wirklich keine Sorgen. Ich glaube nicht, dass Gladbach der Verein da ist, der jetzt dann Hermann sagt, ja, wir müssen aber 12 Millionen rausspringen. Nein, nicht, ne? Die Ablöse ist meine Sorge. Dieser Spieler wird ein Millionengehalt bekommen. Das ist einfach so. Ja, auch mit dem Erfolg der letzten Jahre gesehen, ist schon richtig, ja. Das ist mein Problem bei diesem Spieler. Du verpflichtest jetzt einen Spieler, der sehr viel Geld verdient, vielleicht auch zu Recht, weil er ein guter Spieler war, dann halt durch die Verletzung zurückgeworfen wurde, und verpflichtest dich jetzt praktisch einen Spieler, der vielleicht noch nicht mal wieder bei 100% ist inzwischen. Also das dauert ja immer sehr lange nach so schwerwiegenden Verletzungen, bis wirklich alles durch ist. Und dann kannst du durch, ja, einfach Fehlbelastungen immer noch dazu kommen, dass Folgeverletzungen auftreten. Den verpflichtest du jetzt und zahlst ihm viel Geld, und unter Umständen, oder anders gesagt, es gibt halt das Risiko, dass er sich erneut schwerwiegend verletzt und du dann so einen Spieler an der Backe hast. Und ich bin der Meinung, dass wir beim VfB aktuell nicht diese Kapazitäten haben an Kohle, solche Stunts zu machen. Mhm. Also wir haben diese Spieler schon verpflichtet, macht die jetzt nicht performen. Also ein Castro zum Beispiel, der kostet Schweinegeld, ein Gomez kostet zig Millionen, der Spieler. Nicht, dass der jetzt das Geld vielleicht nicht unbedingt wert ist. Wollte ich gerade meinen, der ist wahrscheinlich das Geld noch am allermeisten wert. Bei so einem alten Spieler so viel Geld, ich weiß nicht. Das Geld, kurze Frage, wie wird denn das Geld bei euch abgestimmt? Also beim FC Bayern gibt es ja so ein Gate, alles darüber. Da muss man es dann mit dem Vorstand absprechen. Wie wird denn das bei euch gemacht? Ich kann mir vorstellen, dass man beim Reschke jetzt momentan auch eher mal ganz genau hinhört, wen der so verpflichten will. Also was ich meine, ist, dass man dem gar nicht freie Hand. Hat das freie Hand? Ja, freie vielleicht nicht, aber schon ziemlich freie Hand. Also der darf schon viel machen. Also ich denke mir schon, dass es da auch eine gewisse Grenze gibt und dann muss das abgestimmt werden. Aber selbst wenn es dazu kommt, dass darüber gesprochen wird, er hat natürlich den wichtigsten Mann auf seiner Seite, und das ist Wolfgang Dietrich als Chef des Aufsichtsrats oder wie auch immer die Position genau heißt. Er ist ja nicht nur Präsident, sondern er kontrolliert sich ja selber auch nochmal. Es ist halt so, dass da... Wie Gianni Infantino. Ja, habe ich auch noch auf meinem Zettel hier stehen. Ist halt jetzt nicht so, dass da dem Reschke allzu viele Steine in den Weg gelegt werden. Das Problem ist halt wirklich, du verbrätst hier Millionen um Millionen, und ich kann damit leben, wenn so ein Maffeo nicht gleich zündet und ein Sosa, der ja auch teuer war, von mir aus jetzt mal verletzt ist. Das ist alles in Ordnung, das kann passieren, und das sind Entwicklungen einfach auch bei jungen Spielern, dass wenn sie dann hier in Deutschland spielen, vielleicht nicht immer alles gleich super durch die Decke geht, und vielleicht braucht der Maffeo einfach noch ein paar Jahre. Aber ich hätte jetzt keinen Bock, nochmal einen Spieler zu verpflichten, der einfach eine gewisse Verletzungshistorie hat, jetzt auch, sagen wir mal, nicht unbedingt dafür steht, dass er noch eine große Entwicklung macht. Ja, also ich glaube, Hermann wird nicht viel besser als das, was wir zuletzt so von ihm gesehen haben. Würde für euch aber wahrscheinlich schon reichen. Möchte euch da jetzt nicht kleinreden. Ja, ich glaube, das reicht aktuell nicht. Er schafft es ja nicht mal in den Kader von Gladbach. Ist der fit? Ja? Ja. Und es reicht nicht für einen Kader in Gladbach. Also mir ist schon klar, dass Gladbach eine bessere Mannschaft hat als der VfB. Aber dass wir jetzt Spieler von der Tribüne wegkaufen vom Bundesligisten, kann funktionieren. Das hat auch schon geklappt, gar keine Frage. Aber wir reden hier nicht von einem Spieler, der einfach momentan in Leistungsloch gefallen ist oder nicht so richtig zum Trainer passt. Der Trainer hat ihm die Chancen gegeben, das hat man auch gesehen. Da hat er auch bis dann auch ganz gut gespielt, aber... Beste Beispiel ist ja momentan Luka Jovic, ne, der ja keine Rolle mehr gespielt hat und jetzt einschlägt. Aber ja, das ist ein ganz anderes Spieler, der ist 20, der hat ja eine gewisse Entwicklung erstmal nehmen müssen. Das ganze Geld, was jetzt investiert wird, ist ja so eine Art Flickschusterei. Man versucht die aktuelle Situation auch irgendwie zu retten, man versucht den Karren auf Kurs zu kriegen. Das ganze Geld, was ja vor der Saison investiert wurde in die ganzen Maffeos und Sosas, das war ja alles meiner Meinung nach sinnvoll investiertes Geld. Auch so ein Castro als älteren Spieler, als gestandenen Spieler, das war ja alles Geld, was durchaus perspektivisch investiert wurde. Aber all das Geld, was jetzt in diesem Winter investiert wird, das ist ja alles irgendwie Flickschusterei. Das ist alles meiner Meinung nach kein zukunftsträchtiges Geld, das was halt jetzt nicht investiert wird. Das ist ja das Problem, du weißt es halt nicht. Also im Sommer die Transfers. Du holst doch jetzt keinen 19-Jährigen, der euch da rettet. Kannst du mir nicht sagen. Ich will es anders sagen. Du hast im Sommer ja, hast ja gerade selber gesagt, Spieler geholt, die eigentlich die Mannschaft weiterbringen sollen und ja, mit denen du so eine, sag mal, in eine rosige Zukunft genau, ja, zusammengehst. So. Und jetzt scheint es aber so zu sein, dass die Spieler eben nicht das geleistet haben, was du dir von denen erhofft hast und musst jetzt nachbessern. Und es kann natürlich jetzt durch Glück dazu kommen, dass du jetzt Spieler verpflichtest, die vielleicht günstiger sind, von denen man jetzt noch nicht so viel gehört hat, die dann plötzlich doch zünden und du landest da sozusagen jetzt irgendwie durch Glück einen guten Griff oder so. Also das ist, aber was ich hinaus will, ist eigentlich, ich bin der Meinung, du solltest jetzt wirklich nicht jetzt irgendwelche Spieler kaufen, die bei anderen Mannschaften aktuell wirklich überhaupt keine Sonne sehen. Und dann bin ich eher der Meinung, hol lieber entwicklungsfähige junge Spieler, die dann vielleicht auch bereit wären, mitten in die zweite Liga zu gehen. Das musst du ja auch mit einkalkulieren aktuell. Da weiß ich gar nicht, wie das bei Hermann wäre, ob der jetzt da Bock hätte, nochmal zweite Liga zu spielen. Auch das musst du ja mit einbeziehen. Aber wenn du halt einen jungen Spieler holst, hast du zumindest mal die Möglichkeit zu sagen, hier, du kriegst auch einen Vertrag für die zweite Liga, sollte das schief gehen, setzen wir auf dich, perspektivisch. Also so, ich sehe es halt einfach so. Ich sehe den VfB einfach als Ausbildungsverein, der, wenn sie Spieler verpflichten, schauen sollte, dass die Spieler eher jünger sind und für einen zukunftsorientierten Fußball stehen. Damit kann man ja auch grundsätzlich Erfolg haben als Ausbildungsverein. Damit ist ja Ajax Amsterdam Rekordmeister geworden in Holland über die letzten Jahre. Also ja, das kann ja durchaus funktionieren. Möglich. Wie alt ist denn der Flacco? 28, 29? 27, 28. Ja, gut. Ja, passt schon gar nicht mehr in der Range eines Perspektivspielers. Nee, so sehe ich den auch nicht. Der soll halt schnell das Problem von Geschwindigkeit, oder wir haben halt einfach ein Defizit an Geschwindigkeit, vor allem über die rechte Seite, und da hofft man sich halt, dass so ein Spieler dem Spiel eine gewisse Würze wird der verleihen wirklich kann. Bei euch gehandelt? Ja, es sind halt so Gerüchte, wie es halt immer so ist. Hermann hat sich halt auch persönlich wohl schon geäußert. Er hat halt gesagt, dass er sich freut für den Erfolg der Mannschaft, aber er wäre halt fit und hat dann gesagt, er würde sich dann bis Weihnachten dann doch mal umsehen müssen. Ah ja, okay. Ja. Aber er hat nichts konkret gesagt, dass er dann auch zu einem potenziellen Absteiger gehen würde. Eieiei. Dazu wird er sich auch nicht äußern. Das ist ja schon immer vor. Ich meine jetzt auch nicht, dass er sagt, ich würde auch potenziell zu einem Absteiger gehen, aber es kann ja auch ein anderes Regal sein, eine andere Schublade. Ja, klar. Kann ja auch Wolfsburg sein oder was weiß ich. Ja, ich kann mir vorstellen, dass so ein Hermann, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass der schon ein bisschen in diesem Umfeld vielleicht auch bleiben möchte da. Also, was gibt's da noch für Mannschaften, die interessant sein könnten für den bei euch da oben? Düsseldorf. Bremen war doch da schon mal genannt worden. Also. Stimmt, Bremen hat man auch mal gehört. Ja, keine Ahnung. Ich kann sagen, ich freue mich jetzt nicht so mega drauf, wenn der hierher kommen würde, nicht weil ich den Spieler nicht schätze, sondern weil der halt wieder für so einen Transfer steht, auf die ich eigentlich keinen Bock mehr habe. Der passt halt voll in diese Castro-Aogo-Nummer. Jetzt heute kam das Rode-Gerücht auf, dass der VfB... Ja, Rode finde ich seltsam, also... Ey, Leute, das sind alles so... ich kann das echt nicht mehr ertragen, diese Spieler. Weil das sind halt wirklich Spieler, die lange verletzt waren, weit über ihren Zenit hinaus sind, oder sagt man nicht weit, aber sie sind über ihrem Zenit, und wir kaufen die jetzt in der Hoffnung, dass man kurzfristig da Erfolg haben könnte. Ach, ich weiß nicht. Es fühlt sich falsch an, und ich mag diese Einkaufspolitik nicht so sehr. Aber es wäre nicht unrealistisch, oder? Das siehst du doch auch so. Natürlich nicht. Also es würde natürlich in diese Kategorie passen, ja, wir brauchen einen, der direkt funktioniert und der hier richtig direkt reinschlägt. Ja, aber dann hast du ja genau die Falschen ausgewählt, weil du holst Leute, die lange verletzt waren und bei ihrem Verein keine Rolle spielen. Dann nutzt du halt das wirklich das Momentum, dass du vielleicht jemanden holst von der Mannschaft, die gerade Erfolg hat, und dass du hoffst, diese Welle des Erfolges damit da rüberschwappen zu lassen irgendwie. Ne? Aber er spielt ja nicht. Also gerade so ein Rode, der spielt ja gar nicht mehr. Der spielt ja gar nicht, das ist richtig. Wie viel Geld stünde denn zur Verfügung? Weiß ich nicht. Ich glaube, da scheitert es nicht beim Geld beim VfB Stuttgart. Da steht doch immer irgendwas. Ja, Frotscher, das unterschätzt schon. Du unterschätzt es ein bisschen. Wir haben 30 Millionen ausgegeben, da ist nicht mehr viel Geld da. Es ist nicht so, dass der VfB da Millionen irgendwo auf dem Konto hat. Und ja, aber sie kommen ja mit dem Pavard-Transfer. Damit kann man ja fast schon spekulieren. Ja, das stimmt schon. Ja. Ja, aber das wussten die auch schon im Sommer. Und das ist auch so eine Befürchtung, die ich habe. Dass da Geld schon mit irgendwie eingerechnet wurde, das vielleicht erst ein Jahr später fließt. Weil man rechnet auch schon seit anderthalb Jahren damit, dass endlich mal ein zweiter Investor präsentiert wird. Und den gibt's halt nicht. Und okay. Den wird es auch so schnell nicht geben, weil sich ein Investor in der aktuellen Situation sagt, jetzt warten wir erstmal ab, wo die Reise hingeht. Ja, es kann nämlich erste oder zweite Liga gehen. So, also das heißt, Geld, das hier für einen Investor vielleicht schon eingeplant wurde, fließt jetzt nicht. Dann kommt das mit dem Pavard-Transfer. Da würde ich mich, wie gesagt, nicht wundern, wenn das schon so ein bisschen einkalkuliert wurde, weil steht ja fest, dass der im Sommer 2019 geht. Also ich sage jetzt nicht, dass das ganze Geld ausgegeben wurde. Aber zumindest kann ich mir vorstellen, man kalkuliert damit schon, ist schon mal verrechnet worden. So. Mhm. Und jetzt stehst du da davor, 2 bis 3 Spieler kaufen zu müssen, die definitiv, also wenn jetzt die gar nicht. In der Winterpause kostet alles Geld. Ne? Ja, das ist ja klar. Das ist ja auch in Ordnung. Mhm. Wenn die Spieler eine gewisse Qualität und auch für mich für eine gewisse Zukunft stehen, dann bin ich ja auch bereit, so ein finanzielles Risiko einzugehen. Aber bei 2 Spielern, die sehr lange verletzt waren, und einfach auch noch nicht bei 100% sein können, weil sie viel zu selten spielen, ist mir das Risiko zu groß. So sehe ich es halt einfach. Letztes Jahr wollten die im Winter ein Argentinier oder Brasilianer kaufen für 10 oder 12 Millionen. Mhm. Romero hieß der. Hieß er nicht Romero? Ja, doch, sowas. Mhm. Der ist dann zu Eindhoven gegangen, hat sich sofort das Kreuzband gerissen und spielt jetzt in der zweiten Mannschaft. Ach so, hast du mal verfolgt. Okay, krass. Nee, das hat mir heute einer geschickt. Ich habe den schon voll aus den Augen verloren, aber deswegen habe ich das jetzt aufgeschnappt. Und sowas kann dir natürlich auch blühen. Ich meine, das sind natürlich andere Transfers, kann die da sprechen. Ja, eben. Es ist also, schwierig, in der aktuellen Situation was Richtiges zu machen. Ich glaube aber nicht, dass sich Gladbach und Stuttgart da zum Beispiel bei Flacco nicht einigen könnten. Weil nein, die Ablösesumme ist kein Problem. Genau, weil da ist Gladbach auch nicht raus. Ja, und da ist Gladbach auch nicht der Verein für, da mit Geld machen zu wollen. Also das, Ablösesumme für Hermann mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Genau. Das ist ein Spieler, der, weiß nicht, was hat er für einen Marktwert, vielleicht 5 Millionen oder so, und für den werden sie wahrscheinlich noch 3 wollen oder so, weil der Vertrag eh ausläuft. Genau. Und das ist in der heutigen Zeit nur wirklich kein Geld. Ist halt so. Und Rode, den kriegst du wahrscheinlich für 1,5 oder für 2. So. Jetzt kann man natürlich sagen, kann man machen, wenn man die Transfersummen hört, aber ich wäre interessiert daran, was du so einem Sebastian Rode oder auch so einem Patrick Herrmann oder ein Jahresgehalt zahlen musst. Ja. Weil Castro, müsstest du alle Summen wissen, ne? Oder weißt du, was Castro macht? Genau darum geht's. Was bekommt er für Prämien, was bekommt er für ein Grundgehalt? Ja. Weil der Castro zum Beispiel gehört ja in Dortmund zu den Top-Verdienern. Das muss man sich mal vorstellen. Also da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, dass der zu den Top-Verdienern in Dortmund gehört hat. Da hätte ich jetzt gedacht, das sind andere Spieler, die. Hat ein guter Manager vielleicht ausgehandelt, ne? Ja, wurde wahrscheinlich gut verhandelt. Ja, mal gucken, wie es ausgeht. Stuttgart, damit befasse ich mich dann in der nächsten ST-Ausgabe wieder. Nach dem Nürnberg-Spiel habe ich ja keine aufgenommen. Ist vielleicht jedem aufgefallen. Ja. Jetzt hat mal. Wir machen heute nicht so lang, weil ist auch schon spät. Aber ich muss noch mal kurz ein Thema aufgreifen, das ich bei den Jungs von 93 gehört habe. Das ich sehr interessant fand, habe ich auch auf meinem Zettel hier stehen, unter der Rubrik so ein Schwachsinn. Es ging irgendwie darum, ich versuche das kurz zusammenzufassen, ich habe das auch auf Twitter mitbekommen, da hat sich so ein 11-Freunde-Online-Redakteur etwas despektierlich über den Rasenfunk geäußert. Mhm. Verkürzt dargestellt, oder so verkürzt ist es gar nicht, hat er behauptet, muss nicht jede 4 Stunden Laberei als wie hat er es genannt? Meisterwerk hochjessen. So. Und dann ging natürlich der Shitstorm los. Weil ja Podcasts mittlerweile mehr sind als, sagen wir mal, Fanlaberei. Und also man hat zum einen, ich glaube, viele haben zum einen haben das als unfair empfunden, dass der Rasenfunk da so abgehandelt wird wie jeder Arsch und Friedrich-Podcast, so wie wir letzten Endes. Und ich glaube auch, dass viele Podcaster selber einfach enttäuscht waren, dass so ein fußballkulturelles Magazin wie 11 Freunde Podcasts nicht so ernst nehmen. Weil das impliziert ja diese Aussage von dem Typen, wenn er sagt, ja, hier, da gebe ich einen Fick drauf, was der Rasenfunk ist, weil er kannte den Rasenfunk wohl auch nicht. So. Und jetzt kann man natürlich sagen, gut, der Online-Redakteur vom 11 Freunde-Magazin sollte vielleicht auch sowas kennen wie den Rasenfunk, weil, also ich meine, das ist ja mittlerweile schon so eine Institution in Sachen Podcasting, Fußball-Podcasting, schlechthin. Und da haben sich ein paar von den 93-Leuten tierisch drüber aufgeregt und da habe ich mir lange Gedanken gemacht, wie ich eigentlich zu diesem Thema stehe. Mhm. Weil der Tenor war mehr oder weniger so, dass Podcasts inzwischen auch, wie soll man sagen, eine gewisse journalistische Berechtigung haben. Da fließt Redaktionsarbeit rein und es braucht eine gewisse Expertise und das wird damit in Abrede gestellt, wenn man einfach davon spricht, dass es halt mehr oder weniger so Art Fanprojekte sind, die da am Start sind. Ja? Es ist halt mehr als ein Fanprojekt. Ja, und ich glaube, ich sehe es halt wirklich so, dass sich da manche Podcaster etwas überschätzen. Ich weiß jetzt nicht, ihr hört nicht so viele Fußball-Podcasts, oder? Chris, du hörst ganz weg. Nee, also für mich ist es so, dass die meisten Podcasts, die ich jetzt persönlich gut empfinde, vor allen Dingen die Fußball-Podcasts, die profitieren eigentlich immer von ihren Emotionen. Ja, dass man das Gefühl hat, hier sind Fans voll bei der Sache. Die haben auch alle ein bisschen Ahnung vom Fußball, ist ja gar keine Frage. Sie beschäftigen sich ja auch regelmäßig damit. Aber das ist anders, als wenn ich jetzt zum Beispiel im Kicker lese, wo Emotionen für mich eher eine untergeordnete Rolle spielen. Also für mich steht, wenn ich im Kicker schmöker oder so, Freunde lese ich nicht, weil ich mag diese Art und Weise, wie die über Fußball berichten, nicht so sehr. Ist ja auch in Ordnung. Es gibt dann andere Sachen, die ich halt besser finde. Aber ja, ich mag halt dann eher dieses Unemotionale an solchen klassischen Magazinen wie den Kicker. Und ich glaube, das meinte eher dieser Freunde-Redakteur. Oder so würde ich mich positionieren, dass ich sage, okay, Podcasts leben halt von den Emotionen und nicht so sehr von dem Redaktionellen, was dahinter steht. Ausnahme ist vielleicht gerade der Rasenfunk, der dann wirklich die Themen auf einem eher höheren intellektuellen Niveau behandelt. So, aber ansonsten sind für mich die besten Fußball-Podcasts, Sport-Podcasts immer die Podcasts, die Emotionen gut rüberbringen können. Nicht so sehr das Wissen über die Sportart steht für mich da im Vordergrund. Aber da ihr jetzt, glaube ich, nichts von diesem Thema mitbekommen habt, ist das eine relativ einseitige Nummer hier auf meinem Notizblock. Ich habe das so mitbekommen, dahingehend, da muss ich auch nochmal eine Anmerkung machen. Ich bin ja jemand wirklich, der gerne zurückfollowt, wenn mir Leute followen. Das mache ich wirklich gerne, weil wenn sich jemand für meinen Scheiß interessiert, interessiere ich mich auch für deren Scheiß. Aber durch die neuen Funktionen von Twitter bekommt man ja mehr in die Timeline gespült, was die Leute liken, als was die Leute retweeten. Ja. Und für Leute, die das vielleicht noch nicht so gecheckt haben, ist das Liken immer noch eine Sache, wo man manchmal denkt, ey, Jungs, muss das unbedingt in die Timeline von jedem gespült werden? Und aber da kann ja der grundsätzlich nichts für, der es liked. Weil ich like Sachen hauptsächlich nur, um sie wie so ein Lesezeichen. Ja, dann, aber wenn es dann irgendwelche Sachen sind, wo ich wirklich denke, Alter, nee, muss doch jetzt wirklich nicht. Ich meine, wenn es dein Humor ist oder sonst irgendwas, ist ja in Ordnung. Aber du kannst es doch abstellen. Ne, ja, kann sein. Kann sein. Vielleicht muss ich das mal machen. Aber egal, wo ich drauf hinaus wollte, dadurch habe ich das mitbekommen. Und fand es aber auch ein bisschen seltsam und despektierlich, wie Elf Freunde darauf reagiert hat. Ich bin jetzt auch keiner, der das irgendwie verfolgt, was Elf Freunde da macht und so. Ich lese schon mal einen Artikel durch, wenn ich über torfabrik.de, die Seite meines Vertrauens, mir das Pressing zu Gladbach angucke. Aber ich fand es auch ein bisschen despektierlich und ich finde es dann seltsam, wie sowas immer mehr und immer wieder passieren kann. Ich meine, wir machen ja jetzt nicht erst seit gestern oder seit letztem Jahr Podcast. Es ist immer wieder so das Gefühl, dass man denkt irgendwie, ja, jetzt ist Podcast wirklich angekommen. Wenn ich auf dem Weg zur Arbeit zum Beispiel mehr Aufrufe im Radio zu Podcasts höre als sonst noch was. Ja. Und, das ist aber nicht Podcast, was die machen. Nein, die denken, eben nicht. Podcast. Genau, darauf will ich ja hinaus. Und dass man dann das so hinstellt, als jetzt wieder hinstellt, als wäre es so ein Nischenprodukt. Das ist es meiner Meinung nach nicht mehr, weil die Bedeutung eines Podcasts, so wie wir es gemacht haben oder wie ihr es noch vor mir gemacht habt, ist wirklich, dass dieser Geist, von dem wir versuchen, auch glaube ich, das macht uns auch die Freude hieran, das zu verkörpern, dass drei Leute sich von jetzt auf gleich über andere Themen unterhalten können und diese das wirklich ausdiskutieren können. Genau das und, ist es. Auch wenn wir uns natürlich in manchen Sachen ähneln, haben wir doch zu verschiedenen Themen alleine durch gesellschaftliche Standpunkte und so weiter völlig unterschiedliche Meinungen. Und dass sowas dann so runtergemacht wird von einem Magazin, was eigentlich nur von solchen Leuten lebt, die über so ein Medium verfügen oder sich da versuchen, Informationen rauszuholen, das ist wie ein Gesicht, wie ein Tritt ins Gesicht von dieser Seite. Und da muss man dann, genauso wie die Leute morgen in Frankreich nicht tanken sollen, da muss man dann sagen, ey Freunde, geh zur Hölle. Ja, wo du gerade gesagt hast, dass man viele Podcast-Verweisungen irgendwie im Radio hört auf dem Weg zur Arbeit. Viele verwechseln doch einfach Podcasts mit Mediatheken. Absolut. Ne? Das ist ja meistens einfach nur irgendwie diesen Beitrag, das höre ich zum Beispiel als Deutschlandfunkhörer, höre ich es immer, dieser Beitrag könnt ihr auch als Podcast nachhören. Das ist das, was ich immer höre. Blablabla, bla, bla, könnt ihr auch als Podcast nachhören. Also das ist halt eine Fehlinterpretation. Jetzt hätte ich fast gesagt, Kunstform Podcast oder so, aber des Mediums Podcast, einfach anstatt Mediathek sagen die halt Podcast. Das ist halt das ist halt falsch. Es ist halt auch einfach falsch. Wenn die sagen würden, das würde ich nicht sagen. Okay. Ich würde nicht sagen, dass es falsch ist, weil es ja trotzdem, also es ist ja schon aus einer Definition her ein Podcast. Ja, es ist aber der nicht in erster Linie als Podcast produziert wurde, sondern irgendwie in irgendeiner Rubrik beim Deutschlandfunk. Aber du musst es ja so nennen, weil er halt eben auf den ganzen Podcast als Podcast tituliert wurde. Aber du musst ihn so nennen, also allein schon deshalb, weil er ja so auch bei den ganzen Podcatchern erscheint. Also wenn du jetzt sagst, eine Mediathek, aber das müssen sie über ihren Podcatcher und so, ist schon wieder schwieriger. Ja. Also es ist halt, ist so ein fließender Übergang inzwischen. Podcast, sag mal, historisch bedingt, sieht das noch anders aus als das, was jetzt viele Radios oder auch Fernsehsender so von sich geben. Genau, das Medium, womit wir groß geworden sind, wird jetzt von den Großen, von den Skies, von den Öffentlich-Rechtlichen irgendwie missbraucht oder als Vehikel benutzt, um ihre Produktion Reichweite irgendwie on-demand. Reichweitengenerierung ist das einfach on demand greifbar zu machen, ist ja so. Das ist wie ein Twitter-Account von irgendeinem schwachsinnigen Fernsehprodukt, wo es dann auch wieder im Stundentakt immer am besten 60 neue Nachrichten geben muss. Aber du bist doch eher... Die haben auch Twitter nicht verstanden. Es geht nicht darum, jeden Scheiß rauszutwittern, der aussieht wie ein News oder so. Also wenn du gerade so Fernsehsender-Tweets manchmal siehst, da denkst du ja echt, also meine Fresse. So, also Daniel Kübelbeck, Vater, äußert sich. Ja. Aber du bist doch emotional eher in meinem Lager als in dem Lager, dass irgendwie die, was weiß ich hier, Radio Energy oder so. Ich habe mir nicht genügend Gedanken drüber gemacht, aber mein erster Impuls ist folgendes. Podcast ist für mich etwas, das kann jeder machen. Jeder ist halt jeder. Und jeder kann das so machen, wie er will. So, Punkt. Und wenn ich dann Leute darüber diskutieren höre, wie jetzt bei 390, da habe ich so den Impuls, Leute, kommt doch mal runter. Jeder dumme Vollidiot kann sich halt ein Mikrofon hinstellen und über Fußball reden. Natürlich, klar, wenn der jetzt überhaupt null Ahnung hat von dem Thema, wird er dem Rasenfunk nicht das Wasser reichen können. So, aber dass Podcasts einfach so, sag ich mal, vielleicht bei manchen noch nicht diesen Stellenwert genießen, liegt ja vielleicht auch daran, dass es eben jeder machen kann. Also das ist halt einfach so beiläufig passieren kann, dass jemand einen Podcast aufnimmt. Deswegen sagen halt viele, okay, da hinter zum Beispiel einer Fernsehsendung oder hinter einem Magazin steckt mehr Arbeit. Deswegen genießt das ein höheres Ansehen unter einem gewissen Fachpublikum, um jetzt mal das auf Fußball zu beziehen. Das kann ich mir so herleiten. Also als Podcaster selber, ja, ich mach das ja jetzt, du machst das ja auch schon ewig, Potscho, du auch. Ist es halt immer noch so für mich wie, ja, mein Gott, ob ich jetzt hier sitze oder mein Nachbar, ist halt völlig scheißegal. Es ist für mich einfach etwas, was jeder jederzeit machen kann und jeder wird auch, und wenn es nur ein Hörer ist, seinen Hörer finden. Ja. Es ist halt einfach so. Und deswegen möchte ich das gar nicht, so, finde ich das gar nicht so schlimm, wenn jemand sagt, ja, wir brauchen nicht jeden Scheiß irgendwie zu so einem sonst was hochjessen. Absolut. Das sehe ich ja auch bei Elf Freunde so. Da wird ja auch immer so getan, als ob das einzig wahre Fußballmagazin ist. Dieses, ich trage Hummel-Sneakers und bin irgendwie fußballprätentiös, genau. Richtig geil, unrasiert, das geht mir sowieso auf den Sack. Da bin ich das, sowieso weg. Das ist auch sowas, genau. So immer am besten nur mit einem Jutebeutel, mit irgendwie bezogenen Spruch drauf oder so. Ich trage graue Hummel-Sneakers und hab im besten Fall, aber ich gehe damit nicht hausieren, aber eigentlich habe ich auch noch ein Longboard hinten im Kofferraum und so. Also, ja, und ein Rennrad im Flur stehen. Ja, und ein Rennrad im Garten. Ein Rennrad im Wohnzimmer hängen, das sind noch die besten. Das hätte ich das geiler. Lied Rennrad von Dota Care? Wo wir gerade bei Musik sind. Ihr sträubt euch ja. Aber ich möchte kurz das Thema, braucht ihr euch gar keine Sorgen machen, habe ich eh gleich wieder vergessen, wenn ihr mich nicht wieder an das Thema Musik ranführt. Aber Ricky, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Das Sympathische, das Charmante, das, was Podcast, möchte ich gar nicht sagen, dass das, was Podcast irgendwie zu dem gemacht hat, was es heute ist, sind doch diese natürlichen Unterhaltungen zwischen so drei Klappspaten wie uns hier zum Beispiel. Das ist für mich die Essenz, das ist für mich die Idee von Podcasten. Für mich ist kein Podcast, also doch schon natürlich, das ist natürlich ein Ding, dass wir jetzt da irgendwie über Qualität einer Produktion reden, sondern aber für mich ist was jetzt, auch wenn ich es höre, aber das höre ich halt im Radio, vom Deutschlandfunk jetzt als mein Beispiel, weil ich es nur mal höre, irgendwie ein hochwertiger gut produzierter Wortbeitrag mit irgendwelchen reingeschnittenen Audio-Snippets oder so. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, so ein ehrliches Gespräch zwischen drei Fans, wie wir, angefangen mit Wrestling damals und so, ist für mich die Urform von Podcasting als irgendwie eine große, hochpolierte Geschichte wie von den Radiosendern und so. Verstehen wir zwar falsch, oder sehe ich das zu romantisch? Für mich ist es einfach nur ein Untergenre. Wir machen halt sowas und dann gibt's halt, so wie wenn jemand okay. der tritt halt in einer Call-In-Show im Fernsehen auf und der andere rezensiert hochintellektuelle Bücher. Also okay. Es ist halt einfach so, es gibt halt einen weiten Raum in dieser Podcast-Welt. Für jeden ist da sein Platz so ein Stück weit. Und erst geschaffen wurde scheinbar, weil sowas gab's früher noch nicht, dass irgendwie Radio Energy kennt ihr diesen Dennis? Das ist für mich die Speerspitze der Idiotie. Kennt ihr diesen Dennis aus Hürth? Dennis aus Hürth. Ja, klar. Ja, das war auch schon 1991 nicht lustig. Ja, keiner hört mehr Radio. Also nur noch absolute Vollidioten. Also jeden Morgen Radio. Ja, da bist du aber selber schuld. Kannst du dich jetzt nicht beschweren, dass du Dennis immer mal jeden Morgen hörst. Wenn du mal einschaltest. Ich soll nicht mehr Nationalmannschaft gucken und du guckst jeden Morgen Dennis. Der läuft jeden Morgen, genau, der läuft jeden Morgen. Ich glaube, den gibt's doch nur bei euch in NRW, diesen Dennis aus Hürth. Aber genau, am Ende der Info morgens, den ich immer höre, da läuft immer Dennis aus Hürth. Genau, Dennis mit der Presseschau. Das ist schön. Genau. Ja, also ich war da bei der 93 Diskussion auf Bastis Seite, für alle, die 93 hören, die wissen das natürlich, der auch gesagt hat, Leute, kommt mal ein bisschen runter, alle nehmen sich mehr oder weniger raus, auf Twitter das sagen zu dürfen, was sie wollen, und wenn das der Chefredakteur von 11 Freunde macht, ist auch nicht der Chefredakteur, sondern der Online-Redakteur von 11 Freunde, dann ist es auf einmal, dann kriegt er einen riesen Shitstorm ab. Das ist halt seine Meinung. Er findet halt sowas wie ein Rasenfunk scheiße oder was, vielleicht noch nicht mal scheiße, sondern sagt halt, Leute, bleibt mal auf dem Teppich. Es ist halt einfach nur eine Sendung, in der drei Leute über Fußball reden und ihr tut gerade so, als wäre das etwas für einen Grimme-Preis oder sonst irgendwas. Und das ist es für mich auch nicht. Das ist ein gutes Produkt, wenn man das so bezeichnen darf, und fertig. Aber es ist jetzt nichts, wo man sagt, Mensch, also, dass da mal einer draufgekommen ist. So, also, ich sehe das auch eher ein bisschen entspannter. Und es ist halt auch Twitter. Mein Gott, du kannst eine Meinung vertreten. Natürlich musst du damit auch leben, wenn dann andere sagen, ey, das ist aber Quatsch. Aber hier habe ich eher das Gefühl, dass sich da ein paar in ihrem Kokon irgendwie angegriffen fühlten. So, die leben halt in ihrer Dampfblase, da haben sie auch eine große Reichweite. Ja. Gerade auch Leute von 93, und das ist jetzt kein Diss gegen die von 93, aber trotzdem, wenn du so eine gewisse Reichweite hast, merkst du halt, die twittern zum Beispiel, jetzt nicht mal nur die, ist auch egal, aber so in einer gewissen Blogosphäre über Fußball gibt es Leute, die tweeten irgendwas, das im Endeffekt das sagt, was 1000 andere Tweets auch sagen, nur denen ihre Tweets kriegen dann auf einmal 1000 Retweets und 5000 Likes. Obwohl die Aussage an sich so schon 100.000 Mal bei anderen eher nicht so bekannten Redest du etwa von Lukas Vogel sagen? Den folge ich nicht. Ich krieg von dem auch Gott sei Dank nichts mit und bin da auch ganz froh drüber. Aber das wäre vielleicht so ein Typ, wo ich mir das vorstellen kann. Ja. Der schreibt halt irgendwie auf Twitter, der Hummel spielt ja eine Scheiße, und auf einmal 6000 Likes. Mensch, ja, endlich sagt's mal einer so in der Art. Weißt du? Und wenn du das schreibst, oder ich, dann, oder Potsche, ist egal wer, dann denken alle, ja, Mensch, ist ja fast schon ein bisschen traurig, wie du hier versuchst. Weißt du, das meine ich halt. Und ich kann mir vorstellen, wenn da jemand herkommt. Das ist das gleiche Thema mit Tittenstreamern. Das ist dann Laufen. Kommt jetzt jemand her aus einer anderen Welt, die größer ist und auch, sag ich mal, deutschlandweit anerkannt ist, so Freunde und so, und sagt mehr oder weniger, fuck you mit euren scheiß Kindergarten-Podcasts da. So. Und dann, hey, das gibt's ja gar nicht. Wie kann er das sagen? Und der ist auch selber von 11 Freunde. Und der ist auch selber Fußballkultur. Wo ich mir immer denke, Leute, beruhigt euch doch einfach. Lass ihm doch der kann doch diese Meinung vertreten und fertig. Ich sag dann auch, wetten, das ist scheiße oder was weiß ich. Ist doch mein Problem. Was ist denn das große Problem? Nur weil der bei 11 Freunde ist, muss er jetzt Podcasts geil finden, weil das jetzt die neue Scheiße schlechthin ist. Fußball-Podcasts. Das verstehe ich nicht. Ich glaube, manchen ist da die Reichweite ist zu schnell so groß geworden, dass die nicht so richtig damit umgehen können, was sie jetzt an Reichweite haben, weil sie selber früher auch so Loser waren. Ich sehe ja dann manche Typen, die so fett sind und alles und die auf einmal voll die Kinks sind im Internet, und da früher haben sie immer nur auf die Fresse bekommen. Und die kompensieren damit natürlich dann auch irgendwas jetzt vielleicht, könnte ich mir vorstellen, ohne jetzt jemanden persönlich da anzusprechen. Aber es ist halt wirklich für mich manchmal eine Schippe drüber. Nein, aber neben der Tatsache, dass du eben wirklich den Folgentitel genannt hast, was denn? Bitte? Blogosphäre ist für mich der Folgentitel, 100 Pro. Das ist aber ein Name, der ist mir fast zu, immer so genannt. Der ist mir fast zu prätentiös. Ich distanziere mich. Ich distanziere mich von Intelligenz. Auf jeden Fall, Blogosphäre fand ich wirklich gut. Das Krasse ist ja, du musst dann sehen, wie groß diese Sphäre ist, ne? Wie man die Sache angeht. Ich gebe dir auch vollkommen recht mit dem, was du sagst, dass natürlich auch der Elf-Freunde-Mensch da sagen kann, was er will. Besonders auf Twitter. Jetzt gehen wir aber den Schritt weiter und die 2400 Schritte weiter und noch eine größere Zahl, die ich jetzt nicht in Worte fassen will, und reden darüber, dass Trump heute gesagt hat, ja, also Saudi-Arabien, das ist mein Bro. Und ja, die bleiben auch schön, mein Bro. Ja. So, und das sagt er warum? Weil es das Beste für sein Land ist. Weil sie dadurch natürlich Öl zu günstigen Preisen kriegen. Jetzt gehen wir da hin und stellen uns die Frage in der Hinsicht, ist das okay, weil er einfach nur ehrlich ist? Oder fangen wir wieder an, darüber auszurasten und uns völlig an den Kopf zu fassen? Ich glaube, das ist auch ein großes Problem unserer aktuellen Kultur. Wir sind, glaube ich, alle müde. Ja. Ich habe keinen Bock mehr, mich über Trumps Aussagen über Saudi-Arabien aufzuregen. Ich nehme das auch nur noch zur Kenntnis und baue innerlich auch gar keine Antwort mehr oder Reaktion auf diesen dummen Quatsch mehr auf. Also, wirklich, wie ist das bei dir? Mir ist es einfach egal, was der in dem Moment sagt. Ja. Okay. Ich krieg dann das auch gar nicht mit. Das ist dann auch so eine Sphäre, weißt du, wie man es wahrnimmt und so weiter. Also ich kann mich nicht mal drüber aufregen oder so, weil es wirkt für mich einfach so gleichgültig. Mhm. Also es ist offensichtlich verdrossen schon fast. Ne? Das klingt schon ein bisschen verdrossen. Es betrifft mich auch nicht so richtig. Also damit meine ich nicht, das natürlich im Endeffekt betrifft mich dann natürlich alles, weil Weltpolitik und hin und her, aber es juckt mich halt einfach nicht, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Es juckt mich einfach 0,0. Es ist bei mir im Moment halt wieder so eine Welle da geschlagen und das durch ein Thema, was nationalpolitisch ist, und zwar mit der Kandidatur zum Parteivorsitz der CDU. Jetzt wirst du auch sagen, das ist mir, oder werdet ihr sagen, das ist mir total scheißegal, aber ich möchte euch das kurz erklären. Als ich noch sehr viel jünger war, habe ich in der Schule so das Glück gehabt, dass ich für Sachen nicht lernen musste und musste mir dann irgendwas anderes suchen, und da gab es noch kein Internet und so, wo man Podcasts machen konnte, wo man sich selber reden hören konnte und dafür auch noch Anerkennung bekam. Also bin ich in die Politik gegangen mit jungen Jahren und habe für die SPD echt richtig viel Politik gemacht. Und da habe ich in der Zeit, wo ich richtig, richtig aktiv war, so 2000, 2001, neben dem Abitur dann auch noch im Stadtrat gesessen und so weiter. Und dann kam es wirklich so weit, dass ein gewisser Friedrich Merz unbedingt CDU-Vorsitzender werden wollte. Ist der wirklich Millionär? Das ist ein ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ganz, ne? Ja. Hier ein bisschen weiter. Schlimmes einfügen. Es ist unfassbar, was dieser Mann, wenn dieser Mann CDU-Vorsitzender wird, dann sind wir nicht mehr weit entfernt von einer Koalition zwischen CDU und AfD. Ich sag euch, wie es ist. Und sowas habe ich schon wirklich vor 17, 18 Jahren gesagt. Und wartet ab, was da kommt. Ich möchte das wirklich hier nennen, damit das im Internet immer steht, dass ich sagen kann, dass ich es da schon gesagt habe. Es wird so kommen. Und dieser Mann, der bringt uns wirklich an den rechten Rand so nah ran, wie ihr euch das noch nicht vorstellen könnt. Das wird passieren. Es löst in mir aber leider noch nichts aus. Ja, okay. Das ist vielleicht diese Verdrossenheit, die man dann mir unterstellen kann. Aber wenn ich das so höre, denke ich mir immer so, lass es mal auf mich zukommen. Beziehungsweise, ich glaube noch nicht mal, dass der Merz die Nummer wuppt. Muss ich auch dazu sagen. AKK? Ich glaube auch von Jens Spahn, der sich da, glaube ich, hinter ihn so ein bisschen einreiht. Ne? Ich habe das Gefühl, was ich so mitbekomme, dass ich Spahn hinter Merz einreiht, nur aus dem Grund, um AKK irgendwie völlig zu blockieren. Ist da irgendwas dran, Pocci? Ich würde fast so weit gehen, dass ich sagen würde, dass Spahn sich eher in einer hohen Position in einem Schattenkabinett Merz Kanzler sehen würde. Außenminister. Ja. Vizekanzler, doch. Wirtschaftsminister. Sowas. Ja. Ich fühle mich nicht wohl darüber. Es ist Business. Also, ich kann jetzt für mich sagen, ich fühle mich nicht wohl darüber zu sprechen, über diese ganze politische Geschichte da, weil ich habe gefühlt davon null Ahnung. Ich kann es auch für mich überhaupt, ich fühle dabei nichts, es ist mir auch irgendwo scheißegal. Ich finde das Thema auch, ohne jetzt euch damit irgendwie einen von Rüssel geben zu wollen, wahnsinnig langweilig. In einem meiner absoluten Lieblingspodcasts, Pixelburg, wird das auch mal ganz oft thematisiert, Politik und so. Und das ist für mich schlimm. Ich habe einfach keinen Bock auf Politik und vor allem nicht auf, also mich interessieren halt einfach diese Meinung von diesen ganzen Menschen momentan irgendwie überhaupt nicht. Weil das ist vielleicht kann ich so erklären, du findest überall irgendjemanden, der seine Meinung für die einzig richtige Meinung laut hinaus posaunt. Und dieses überall laut hinaus zu posaunen, was machen wir ja bei manchen Themen auch, ist, glaube ich, das, was mir so auf den Sack geht. Mir fehlt da einfach mal so eine zurückgelehnte Haltung, die sich auch offen zeigt für beide Seiten. Ja, also dass man auch versucht, irgendwie miteinander da irgendwie zu sprechen, das gibt's irgendwie gar nicht mehr. Es gibt immer nur drauf aufs Maul von beiden Seiten. Und das ist das, was mich irgendwie dazu gebracht hat, da irgendwie dicht zu machen. Ich habe früher immer die Tagesthemen von Minute 1 bis Minute 30 verfolgt. Bei den meisten Politikthemen schalte ich einfach geistig ab. Das läuft, aber da kannst du mir danach Fragen stellen zu dem Beitrag und ich weiß nichts. Aber so ein regulierendes Organ gab es ja früher irgendwie meines Wissens auch nicht. Da war, glaube ich, die Gangart und die Art und Weise, wie man mit seinen politischen Vorstellungen irgendwie an den Tag geht, anders. Also es war noch nie so plakativ und schwarz-weiß und nein, einfach in your face zu diesen Zeiten. Das hat einen anderen Grund. Das hat wirklich, Entschuldigung, dass ich da so direkt interrupte, ja, aber bitte, Bocci. Es ist wirklich so, es ist, Löffelhund. Ja, es ist einfach so, dass jeder mittlerweile seine Meinung kundtun kann. Und zwar das jedem anderen gegenüber, der meint, dass dessen Meinung irgendwie ansatzweise ihn interessiert. Damit meine ich ganz besonders die sozialen Medien. Als ich angefangen habe, gegen irgendwelche Scheiße zu protestieren und so weiter, ja, da gab es die Möglichkeit nicht, das irgendwie von zu Hause im versifften Jogginganzug am PC zu machen. Dafür musstest du auf die Straße gehen und dann musstest du vergessen haben, deinen Ausweis mitzunehmen. Dann wurde es richtig lustig. Aber, bitte. Da musstest du, ich war in den 2000er, Anfang der 2000er nicht politisch aktiv, bin ich auch heute nicht. Aber ich glaube, diese Hürde, aufzustehen, aufzustehen und den Mut zu haben, für deine Sicht der Dinge einzustehen. Ja. Diesen Mut brauchst du ja heute, den musst du ja gar nicht mehr aufwenden, um irgendwie bei Twitter, Facebook oder. Aber das musstest du doch bei einer Demonstration früher auch nicht. Naja, das war aber schon ein gewisser Widerstand, aufzustehen, rauszugehen, im Bus zu steigen, ins Auto zu steigen, um zum Punkt XY zu fahren und dort mit deinem Plakat oder mit deiner Tröte rumzulaufen. Das ist also, da kann ich dir jetzt aus meiner Erfahrung sagen, dass es für mich so war. Also ich bin zu Demonstrationen gegangen mit Melli zusammen, zum Beispiel gegen Atomkraft und so weiter. Das haben wir alles gemacht, auch in Stuttgart. Und dann sind wir da hingefahren, in der Regel mit dem Auto, haben das Auto abgestellt, sind da demonstrieren gegangen und danach noch schön Shopping. Also es war immer so. Das hätte mir gewesen, ja. Ja, mein Gott, ey, ich bin da absolut bei euch, deswegen stelle ich mich hier mit auf die Straße und ich bin da auch der Meinung, dass man sozusagen zeigen muss, dass es viele Menschen gibt, die gegen XY sind, ja. Aber wenn es jetzt geheißen hätte, ey, ihr fahrt jetzt hier aufs Land nach, was weiß ich, irgendwo aufs platte Land und es ist ein beschwerlicher Anreiseweg und ihr müsst dann vielleicht noch irgendwo im Zelt übernachten, hätte ich gesagt, thank you, ich bin raus. Und okay. Ja, ich bin doch so weit gegangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich auch geil. Ich finde, vor allen Dingen fand ich zum Beispiel, das, was du heute gar nicht mehr siehst, wenn du dir die Demonstrationen anguckst von vor 20, 16, 17 Jahren, Castrol-Transporte und so, wenn du siehst, was da abgegangen ist, was die Leute da gemacht haben, du kriegst diese Menschen heute, oder vielleicht kriegst du sie doch mal noch irgendwie wieder bewegt, aber wir sind bald alle 40 von damals, von daher ist das Problem. Ja schon, aber es müsste ja auch Leute geben, die jetzt immer noch Interesse haben. Nee, die machen das jetzt von zu Hause aus. Das meinte ich ja eben mit der Sache. Das macht und da auch. Bin ich mir noch nicht so sicher. Doch, weil dann warte, was ich sagen wollte, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob sich das mit einem größeren Leidensdruck dann nicht doch verändern würde und dann doch wieder sich auf die Straße verlagern würde und was weiß ich, von mir aus auch auf irgendwelchen Festivals dann ausgetobt wird. Weil ich glaube, dass der Leidensdruck für viele einfach viel zu gering ist und jetzt macht es einfach nur Spaß, durch die Gegend zu schreien. Seine Meinung und seine politischen Werte dann halt eben über soziale Medienkanälen zu vertreten. Es war in der Zeit, wo ich es aktiv gemacht habe, wirklich so. Guck mal, ich war da so gerade 19 oder so oder 18 und hab da gerade einen Führerschein gehabt und bin mit einem fucking SPD-Auto durch die Gegend gefahren. Sowas muss man sich mal vorstellen. Das ist nicht mehr, ne? Und auf jeden Fall, wenn du dann, ich war ja vor kurzem noch im Hambacher Forst oder wie wir Besucher sagen, im Hambi. Und Im Hambi. Ja, auf jeden Fall ist diese Demonstration, wenn man sie nüchtern betrachtet, diese Demonstration lächerlich. Ja? Ja. Es geht da um ein kleines Waldstück, ja, was noch steht, und drumherum ist alles wie in der Fallout-Landschaft. Es ja, ist eine riesige Grube. 30 Frames, ja, schlecht animiert. Ja, Bob ist mir vollkommen egal, super Spiel. Auf jeden Fall ist jetzt auch gerade wieder Maintenance, was mich gerade wieder anpackt, aber ist wie gesagt. Was ist denn da los? Ja, die Server überlassen, hat wieder jemand 3 Atombomben gezündet, ja? Ja, wahrscheinlich, ja. So, und auf jeden Fall ist es so, dass man da wirklich diese Demonstration als lächerlich ansieht. Aber ich bin da hingefahren. Prinzipien, mach so kurz. Genau, um zu sagen, ey, eigentlich ist das scheiße, weil ihr habt doch schon alles kaputt gemacht. Jetzt lasst doch dieses blöde alte Stück Wald hier stehen. Ja. Ja? Und das heutzutage, ich muss da einen YouTuber nennen, der mir gerade einfällt, ist ein Tannenverbot, redet darüber, wie oft er am Tag wichst und so weiter. King S. Ja. Und also rezitierst du dich gerade selber, ja? Und kriegt damit sozusagen 600.000 Aufrufe innerhalb von 3 Tagen. Der macht damit Kohle. Das kann, und jetzt nicht wieder kommen mit so Argumenten, die Leute dann oft sagen, ja, aber auf YouTube kriegt der ja gar nicht so viel Kohle. Der wird von anderen Sachen, die der irgendwie platziert oder sonst irgendwas, so viel angeboten kriegen, dass der das locker, der muss nicht arbeiten gehen dafür. Ich muss kurz fragen, wo ist das Problem? Das ist kein Problem. Die Sache ist die, dass heutzutage jeder von zu Hause aus theoretisch mehr Reichweite erreichen kann, als ich in 10 Jahren, die ich auf die Straße gerannt bin bei Wind und Wetter, jemals erreicht hätte können. Ja, aber das ist ja nicht der Fall ist. Zeit. Aber dass das nicht der Fall ist, siehst du ja vielleicht daran, dass mittlerweile Politiker nicht mehr zurücktreten, wenn sie Scheiße am Schuh haben. Ja, das ist aber doch auch überall in der Gesellschaft mittlerweile so. Ja, aber das ist, glaube ich, aber schon, guck mal, wenn es bedeuten würde, dass jemand auf YouTube mehr Leute erreicht, als jede Demonstration früher irgendwie Leute erreicht hat. Ja, aber das zählt nur dessen Meinung. Es spricht ja niemand darüber. Ist ja nicht so, dass bei der Tagesschau jetzt kommt, Mensch, der Peter aus Grevenbruch, der hat sich wieder stundenlang eingewickst und 600.000 Leute gucken zu. Es interessiert niemanden. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, 100.000 Leute findest, die nenne irgendeine Stadt, dagegen demonstrieren, dass Alice Weidel irgendwelche Parteispenden versucht zu verschleiern, dann ist das ein Thema. Ja. Das ist jetzt ein blödes Beispiel, mir fiel jetzt auf die Schnelle nichts ein. Aber ich glaube schon, dass die Demonstration an sich schon noch eine deutlichere, größere Strahlkraft hat als irgendwie so ein YouTube-Kanal. Das glaube ich nämlich auch, weil die Medienlandschaft heute viel zu diversifiziert ist. Wenn du irgendwie, wenn es eine große Demo, wenn es meinetwegen die Castor-Demo, vor 20 Jahren. Das ist ein Leidensdruck, der fehlt. Ja, ja, genau, aber wenn zigtausend Leute wegen des Castor-Transports protestieren, dann kam das in den Tagesthemen, in der Tagesschau, so, und das haben halt so und so viele Prozent konsumiert. Und heutzutage ist es halt so, dass jeder propagandieren kann und dass einfach weniger Leute auch konsumiert. Also, ne, die 600.000, die der eine YouTuber da irgendwie erreicht, sind halt 600.000, natürlich, aber damals waren es halt irgendwie ein paar Millionen, die irgendwie die Tagesschau geguckt haben. Ich glaube schon, dass so eine Demo oder so immer noch seinen Impact hat. Das glaube ich schon. Ich müsste mich halt fragen, für was würde ich auf die Straße gehen oder anders, für was wäre ich bereit, auch in den Knast zu gehen? Ja, wenn ich demonstrieren gehe, was wäre ich bereit, so weit zu gehen, dass die mich verhaften da vor Ort? Ja. So. Und momentan, ich echauffiere mich über vieles. Ich finde vieles sehr, sehr befremdlich, auch was Thema Rechtsradikalismus und sowas angeht. Gar keine Frage. Aber nirgendwo, oder von mir ist auch Zuwanderung oder weißt du, guck mal, kannst du nennen, was du willst, aber nichts macht mir momentan so viel Angst, dass ich sagen würde, dafür bin ich bereit, meine Freiheit aufs Spiel zu setzen oder so. Das ist bei mir nicht der Fall. Aber zum Beispiel ein Atomkraftwerk, wenn es jetzt beschlossen werden würde, dass hier um die Ecke rum ein Atomkraftwerk gebaut werden müsste, da wäre ich bereit dafür, mein letztes Hemd zu geben, dass es nicht dazu kommt. Da würde ich aber definitiv genau auf die Straße gehen. Das, was du gerade gesagt hast. Mir fehlt dann auch der Leidensdruck. Genau das, was du gerade gesagt hast, dass irgendwie bei keinem Thema der Leidensdruck so groß ist, dass man wirklich den Schritt geht, um sich irgendwie rechtlich in mehr als eine Grauzone zu begeben, möglicherweise irgendwie in den Knast zu gehen oder so. Aber dafür respektiere ich so Aktionen wie von Pocho um die 2000er, ne, oder andere Leute, die heute noch irgendwie sich die beim WM-Finale aufs Spielfeld rennen, um ein Zeichen zu setzen, oder die sich beim Hambacher Forst irgendwie an einen Baum wickeln oder so. Also das da habe ich mega Respekt vor, weil ich einfach den Mut dafür nicht hätte und einfach meiner Komfortzone, meiner Bubble es mir zu gut geht. Also da dennoch großen Respekt vor diesen ganzen Aktionen. Und ich glaube, Pocho wäre potenziell immer noch so ein Typ, so ein Rebell. Ja, was... Da kriege ich nicht mehr so hin. Ich habe nicht mehr die Kondition früher. Weil du Rücken hast, sagst du, wie es ist. Ja, auch das, und die Kondition ist nicht mehr da, und ich muss auch meine 40 Zigaretten dabei haben und so. Und für was, für welche Seite kämpfst du denn? Es fehlt ja auch diese klare Seite. Früher konntest du dich zu einer Seite zuordnen. Pocho, bei dir war es halt die SPD, bei anderen waren es dann die Grünen oder so. Ja. Das fehlt ja auch so ein Stück weit. Es gibt ja keinen politischen Partner mehr für Normaldenkende. Es gibt ja nur noch politische Partner für absolute Schwachköpfe. Ja? Es gibt nur noch für Rechte oder für völlig durchgeknallte Vollidioten irgendwelche Parteien, an die man sich jetzt getrost binden kann. Ja, das ist ja auch noch so ein Riesenproblem, was ich zum Beispiel habe. Warum ich vielleicht komplett einen Kopf zumache, wenn es um Politik geht, bei der Tagesschau oder bei den Tagesthemen. Weil ich mich mit keinen dieser Politiker nur ansatzweise identifizieren kann. Das fängt damit an, wie die sprechen. Ja, wenn normale Fragen gestellt werden, gibt es nie eine konkrete Antwort. Und ich kann mich erinnern, dass, also ich weiß nicht, warum das bei mir so hängen geblieben ist, aber eine Lehrerin hat mal zu uns gesagt, die Wahrheit ist immer konkret. Es gibt nur konkrete Wahrheit. So. Und wenn du die Leute reden hörst, mag ja sein, dass sie die Wahrheit sagen, aber es hört sich halt nicht konkret an. Deswegen höre ich schon gar nicht mehr zu. Das ist, wenn wir es jetzt über den Fußball haben, ist es genau das Gleiche. Da gibt es auch nichts Konkretes mehr. Es gibt immer nur so eine Wischi-Waschi-Haltung in den Antworten. Und da machst du irgendwann einen Kopf zu, weil nichts Substanzielles übrig bleibt von dem, was da gesagt wird. Deswegen interessiert es mich schon gar nicht mehr. Und das ist natürlich ein Verdruss, der da inzwischen einsetzt. Aber ich würde deswegen nicht sagen, dass mir das alles egal ist, was um mich herum passiert, sondern ich versuche mir halt, so gut es irgendwie geht, selber ein Bild zu machen. Und das ist eigentlich noch schwerer, als es früher war, obwohl ich heute viel mehr Möglichkeiten habe, mir ein eigenes Bild zu machen. Aber da ich nirgendwo mehr jemanden finde, der mich mehr oder weniger an die Hand nimmt, natürlich gibt es da immer noch Leute, aber es ist so schwer, die Leute zu finden oder zu erkennen, sage ich jetzt mal, renne ich hier durch die Gegend, denk mal so und denk mal so und merke halt auch, ja, so viel habe ich halt nicht in der Birne drin, dass ich alles dann auch richtig verstehe und richtig antizipiere und die richtigen Rückschlüsse dann letzten Endes draus ziehe und mir vielleicht dann auch Meinungen aneigne, die ich im Nachhinein vielleicht dann doch nicht so mittragen will. Es ist halt für mich schwieriger geworden, mich mit was zu identifizieren, hinter mich was zu stellen und getrost da mitzulaufen, sage ich jetzt mal. Das fehlt mir irgendwo. Und ich glaube nicht, dass es wiederkommt. Das ist halt für mich so momentan das Problem. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir drei jetzt vor allem beide Seiten kennen. Die Zeit vor dem Internet oder vor Social Media. Ja. Und Leute, die damit jetzt aufwachsen, empfinden das gar nicht so. Also warten wir jetzt auf die Generation Politiker, warten wir auf die Generation Kevin Kühnert. Der ist ja auch nicht damit aufgewachsen. Es müssen schon Leute sein, die, sagen wir mal, nach 2010 geboren sind. Für die Social Media ein ganz normal festes Bestandteil ist. Aber vielleicht können wir auch damit anfangen, dass wir mit einer Generation Politiker jetzt erstmal warm werden müssen oder dass die erstmal kommt, die mit beidem wie wir groß geworden sind, mit einem Leben außerhalb von Social Media und mit dieser Höllenwelt als öffentlich stehende Person in der Welt von Social Media. Also diese ganzen, gerade jetzt bei der SPD, wenn ich die Dreyers, Nahles oder Schwesig sehe, ne, das, okay, fuck, jetzt fallen mir nur Frauen ein. Wen gibt's denn noch? Der Schlimmste ist für mich der Philipp Amthor. Wenn ich den sehe, flippe ich völlig aus. Und da siehst du übrigens genau so einen Typen, das ist so ein Typ, der mit beiden aufgewachsen ist, der versucht, einen gewissen Typen Politiker zu spielen. Ich nehme dem nichts ab. Seine komplette Körperhaltung, seine Art und Weise zu sprechen, ist für mich ein reines Schauspiel. Der sagt das, was er weiß, was gut ankommt, zu den Leuten, mit denen er sich gerade unterhält. Wenn er mit einer Frau, mit einer alten Rentnerin spricht, nimmt er die so ein bisschen in den Arm, neigt den Kopf zur Seite, spricht mit sanfter Stimme, versucht einfache Worte zu benutzen, alles immer sehr klar, Deutsch, keine Fremdworte. Es ist immer auf die Zielgruppe genau abgepasst. Das ist für mich ein Prototyp, bei dem du sofort merkst, ich kann so nicht denken. Ich muss in Ruhe sprechen können. Aber gut. Ich verliere sonst immer wieder den Gedanken. Mit den Segelohren, oder? Weiß ich nicht. Nee, das ich wollte mal fragen, dieser Philipp Amthor ist dieser kleine Junge mit den Segelohren. Weiß ich nicht, ob der Segelohren hat. Das ist doch dieser kleine Junge, der sieht aus wie so ein Vollhorst. Ja, der ist ein absoluter Trottel. Ja, so ein, wie alt ist der? Der ist jünger als 27 oder so. Der sieht aus wie Jens Spahns Bruder. Kann man richtig vorstellen, wie die sich gegenseitig den Arsch ficken. Ei. Ja, komm, ey, lass. Ey, komm, der stellt sich dahin, ich bin schwul. Das ist ein rechtsradikales Wichsloch, ist das. Ja. Ja, und fertig. Ja. Der versteckt sich da hinter seiner Homosexualität, als wäre es sonst irgendwas. Ja, da hast du Unrecht. Und da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Das ist für mich ist das ein rechtes Dreckschwein und fertig. So, und der verkörpert für mich eine Art Politik, die für mich nichts in diesem deutschen Bundestag zu suchen hat. Überhaupt nichts. Der müsste mit den Mistgabeln vom Hof gejagt werden. Und es hat nichts damit zu tun, dass er schwul ist oder sonst was. Bei mir kann das eine scheiß Frau mit einem Schwanz sein. Es interessiert mich nicht. Es ist mir egal, wer wen ficken will. Die sollen sich von mir vor den Druck stellen und die Schweine in den Arsch bumsen. Das ist mir wirklich scheißegal. Darum geht's mir nicht. Das sind immer nur so, da werden immer so Dinge aufgemacht, so Nebenkriegsschauplätze, um die es doch ehrlich gesagt kaum noch jemanden geht in unserer Generation. Außer die ganz völlig begasten im Kopf. Natürlich sagen die immer noch, dass Schwule in die Hölle kommen und so ein Schwachsinn, ja. Aber die Leute, die, sag mal, in unserer Generation groß geworden sind oder jünger sind, da interessiert sich doch keiner dafür, ob du schwul bist oder nicht. Da geht mal ein Fick drauf, ob der jetzt Leute in den Arsch bumst oder seinen Schwanz in irgendwelche Münder steckt, das juckt doch keine Sau. Da habe ich keinen Bock drauf auf so eine Diskussion. Und der Spahn nutzt das, glaube ich, schon so ein bisschen für sich, um sich weniger angreifbar zu machen. Dem, weiß ich nicht, den nehme ich das nicht ab. Den würde mir nicht mal wundern, wenn er nicht schwul ist und es nur behauptet, dass er schwul ist. Das ist für mich eine hinterhältige Drecksau, ist das. Den kann ich überhaupt den. Also Amthor oder Spahn oder beide? Den Amthor. Der Amthor ist für mich der Inbegriff eines Typen, der in Social-Media-Zeitalter sich vorgenommen hat, jetzt ein großer Politiker zu werden. Aber ich möchte jetzt kurz Pochos Reaktion nochmal kurz zurückholen, als du Philipp Amthor irgendwie angesprochen hast. Eins muss ich noch sagen, gut, und trotzdem finde ich das gut, oder? Ich muss es noch ganz wichtig sagen, ich finde es trotzdem gut, dass er diese Rede damals im Bundestag rausgehauen hat gegen die AfD-Anträge. Das fand ich trotzdem gut, ja, darum geht's mir gar nicht. Trotzdem finde ich dieses Aufgesetzte, diese Kunstfigur, das ist genau mein Problem, das ich aktuell habe, dass alles nur so aufgesetzt wirkt und nichts wirkt einfach mal glaubhaft und real. Es sind immer nur noch Kunstfiguren, die ich da sehe. Hallo? Hört ihr mich noch? Die Minute ist um. Also, jetzt geht's auf wieder. Jeden Fall glaube ich nicht, dass Philipp Amthor da irgendwas aufsetzt. Ich glaube wirklich, wie du eben gesagt hast, dass das irgendwie eine Art Schauspiel ist, was der wirklich macht, nur um seinen Nutzen daraus zu ziehen. Aber das ist mittlerweile Standard leider, oder? Ist das nicht Standard, Ricky? Das sagte ich ja gerade. Ne? Das ist genau das mein Problem ist. Ich aber wen willst du sonst da hin? Kunstfigur. Ja, aber das ist doch Standard mittlerweile. Ja, aber trotzdem ist es für mich ein riesiges Problem, weil ich so eine gewisse Orientierungslosigkeit feststelle bei mir und auch so ein Stück weit politischen Halt, den ich ja aussuche für meine Meinung. Weißt du, ich finde ja nirgendwo die Bestätigung von irgendwelchen Hurensöhnen, die mir das in der Tagesschau erzählen. Sondern ich finde immer nur Schwachköpfe, die sich nicht konkret zu irgendwelchen Themen äußere. Und da bin ich wieder bei der Aussage, die Wahrheit ist immer konkret. Und wenn einer da anfängt mit, ja, Frau Mioska, allein schon, wenn der die Karen anspricht, wäre ich ja sowieso schon nervös. Weil du eifersüchtig bist. Ich liebe diese Frau. Ja. Ja, findest du so toll? Das würde mir original in die Hose jassen, wenn ich die mal irgendwo sehen würde, würde ich mir in die Hose wichsen. Karen Mioska, naja, gut. Ja, so hat jeder sein Role Model, ne? Also, bei mir ist ja Marlene Lufen. Ja, das hast du auch schon erzählt, ja. Seit 20 Jahren fast. Ne? Ich finde, die sieht aus wie so ein weiblicher Windhund. Ja, die ist toll. Die hat tolle Wangenknochen. Als die hat tolle Wangenknochen. Die ist seit 20 Hier wäre ein tolles Hundepaar. Trüppelhund. Weißt du, wenn ich in letzter Zeit noch nicht mal inhaltlich besonders gut, aber einfach von ihrer Art gut finde, Franziska Giffey, die Familienministerin. Oh, okay. Ja, pass auf. Ich sag dir, was mir an ihr gefällt, ist, sie wirkt, ich weiß noch nicht, ob es eine Kunstfigur ist, nicht so abgeklärt und so unnahbar wie viele andere Minister und auch von mir aus Leute, die gern Minister wären, sondern sie hat so eine gewisse Realness noch drin. Sie wirkt wie eine Frau, die ich in der Bar treffen könnte und mit der ich mich einfach mal über Politik unterhalte. Ist das, aber auch ein Teil des Amtes. Familienministerium war immer schon so das Amt für politische Neueinsteigerinnen in den letzten Jahren. Die ist dann wirklich zur Kanzlerin dann auch irgendwann geschafft. War ja auch Waffen-Ursula vorher, ne? Ja, eben. Ja, sowieso. Wobei man die damals jetzt auch nicht unbedingt sympathisch fand, wenn man mal ganz ehrlich ist. Nee, also, sie kam natürlich wie dieses Hausmütterchen-Role-Model rüber, ne? Mit 14 Kindern oder was die hat oder so. 40, glaube ich. 40 Kinder waren es. Nee, das waren die 40 Räuber. Nee, wenn du die Schwesig zum Beispiel siehst, ja, die hat ja auch, das war so eine süße Maus und hat ja jeder gedacht, Mensch, die mal ficken. Das funktioniert, ne, ist doch so. Das funktioniert ja auch, sowas. Aber ich finde, bei der Giffey ist nochmal so ein anderer Punkt dabei. Gestern, wo sie zum Beispiel diese katastrophalen Zahlen zu häuslicher Gewalt vorgestellt hat, ich habe ihr das richtig abgenommen, was die gesagt hat. Also, weißt du, ich meine, ich habe gemerkt, dass die, also für mich hat sich folgendes Bild vermittelt. Diese Frau möchte den anderen Frauen helfen, aber gibt durch die Blume mehr oder weniger zu verstehen, Leute, wenn wir den Frauen helfen wollen, müssen wir Geld in die Hand nehmen. Und das ist nicht so einfach, weil wir kriegen es nicht. Es ist halt ein Problem, das keine große Rolle spielt für irgendjemanden, der sich gerne wiederwählen lassen möchte. Es wird halt einfach, weißt du, da kommt ja keiner und sagt, Mensch, aber Gott sei Dank hat die SPD oder die CDU oder wer auch immer jetzt dafür was getan. Sondern es ist halt dann einfach da und wird mehr oder weniger so hingenommen. Also es ist halt so ein Randthema. Damit geht ja auch keiner groß an die Öffentlichkeit, dass er jetzt findet, dass die CDU da was besonders gut gemacht hat oder eben die SPD, weil sie ja momentan die Familienministerin stellen. Also ich glaube, dieser Franziska Giffey irgendwie, dass es für sie ganz schwierig ist, dieses Problem, das sie gerne angehen würde, wirklich anzugehen. Und diese Ehrlichkeit, die ich da gespürt habe zumindest, die fand ich einfach gut. Es wirkte hilflos, ja, wo man sich denkt, ja, die muss ja so auftreten, dass sie das auf jeden Fall durchdrückt. Also so eine Antwort wie, da müssen wir in den kommenden Jahren was dran ändern. So in der Art. Hat sie aber nicht gesagt. Sie hat mehr oder weniger gesagt, ich krieg dafür kein Geld, ich verkürze das jetzt. Und deswegen werden wir wahrscheinlich nichts dran ändern können, aber es wäre besser, wir könnten was dran ändern, weil es sterben halt jede Woche 3 Frauen durch häusliche Gewalt, die von ihrem Mann erschossen oder wie auch immer was werden. Getötet, unterm Strich. Wo du dir halt denkst, Alter, wenn du dir das mal überlegst, ist Wahnsinn. Das ist absoluter Wahnsinn. Absolut, ja. Das ist absoluter Wahnsinn. Und wenn man sich überlegt, 170 im Jahr oder sowas irgendwie, ne? Ja, die Zahl weiß ich jetzt nicht, aber das ist auf jeden Fall 3 Frauen jede Woche, ja, wenn du nur das Ganze auf 2 wenigstens schon mal reduzieren könntest. Ja, das ist ja schon. Und vielleicht geht das schon, wenn du dir 10 Millionen in die Hand nimmst. Das ist ja nix. Das ist von mir aus eine Milliarde sein, das ist auch nix. Also jedenfalls in diesen Sphären, wo wir uns momentan aufhalten, da politisch und mit Geldern und so. Aber die sind halt nicht da. Ist halt Pech. Persönliches Schicksal, das willst du da machen. Ja. Kann ja gehen. Das wie, ist, wo, weiß wo ich du gerade, würdest du Giffey ficken, hast du ja gesagt? Ja. Wie würdet ihr Dorothee Bär ficken? Ja. Ja, ne? Doch. Fast jede Politikerin würde ficken. Waffen-Ursula auch mit ihrem Wischmopp? Nee, nicht mehr. Früher schon. Also sagen wir so, vor 15 Jahren hätte ich es mir vorstellen können. Okay. Ja, aber jetzt nicht mehr. Nee, jetzt hat die sowas, die erinnert mich immer an die Tussi von Wolfenstein irgendwie. Ja, stimmt, ja. Ja. Von Wolfenstein 2. Ja, die war auch bei 1 schon dabei. Ach, die war bei 1 auch schon dabei. Aber da hat sie nur so eine Nebenrolle gehabt. Ja, naja, stimmt, das ist, stimmt, meine Güte. Ja, ja, die erinnert mich sehr an so eine SS-Offizierin. Das ist, ja, ist nicht so meine sexuelle Vorliebe. Natürlich doof, dass sie so ein Amt jetzt hat, ne? Ja, Zufall. Wa? Zufall, ja. Ja, aber auch von der AfD, also die Ding würde ich auf jeden Fall bumsen. Weidel? Ja. Das Thema hatten wir aber schon mal. Das habe ich nicht angesprochen. Ich würde auch die Bekloppte da, die wie heißt denn die andere Bekloppte da? Hilfe Huhn, oder wie heißt denn die nochmal? Die völlig Bekloppte da. Nee, Luka Modric. Ja, würde ich auch. Ach, jetzt hör auf! Wie heißt denn die nochmal? Theresa von Steichmann. Patrick Matti Steinmann. Matti Steinmann, oder Beatrix was? Patrick von Storchmann heißt die. Ach, Storch, Klapperstorch. Nee, wo wollen wir am Thema werden? Nee, Potsch, ja. Muss nach Hause. Ja, okay, nee, ich würde, also einen fetten Blowjob oder so, das würde ich schon machen. Oh, jetzt aber, Alter! Du würdest dir von der keinen blasen lassen. Von Beatrix von Storch würde ich... Einen blasen lassen? Nein! Nein! Nein! Aber 100 Pro, da würde ich aber so... Du gagging her ass, fuck! Nee. Würde ich erstmal... Was? Natürlich, da würde ich... Würde ich richtig reinschieben bis zum Anschlag. Sei los, Bär! Get the dick sucked! Das würde ich sofort machen. Hätte ich kein Problem mit. Die das gibt's doch gar nicht, sag mal. Weil ich muss die nochmal ganz Körper sehen, ja. Beatrix von Storch, Nude. Ja, ihr seht doch. Nee, ficken nicht, aber Blowjob auf jeden Fall. Ja. Ach, gerade das Schlimmste an der Frau. Alter, die nimmt meinen Schwanz im Mund. Ich würde mir von dir einblasen lassen, verdammte Scheiße. Aber ganz im Ernst, tut mir leid. Ich finde mich aber auch attraktiver als Beatrix von Storch. Ja gut, das ist jetzt auch ganz weit unten angesetzt. Also, ist wie wenn du sagst, Mensch, ein Huhn finde ich auch irgendwie scheiße. Also, nee, die ist jetzt natürlich nicht mega geil oder sexy, aber die kann schon einen weglummeln, das geht schon. Sag mal, also, das gibt's doch gar nicht. Und ich hatte schon aber Bedenken, dass ihr bei Dorothee Bär Zweifel habt. Nee, die würde ich auf jeden Fall, ja. Ja, ne? Das ist ja auch eine, da wette ich bayerisch-konservativ ist mal wegknüppeln. Nee, bei der bin ich mir sicher, dass du da mal so eine Nippel ziehen sollst. Ja. Doro Bär ist schon, doch, die würde ich auf jeden Fall. Da würde ich natürlich immer fragen, na Doro, hast du auch einen Bären? Findest du bestimmt lustig. Ja, hat sie auch noch nie gehört. Die ist doch hübsch. Dorothee Bär, ja klar, aber ich dachte, jetzt kommt Potsche wieder mit seiner CSU-Antipolitik. Ja, ist auch so, hab ich nicht gesagt. Süddeutschen Faschisten. Also du würdest dir von Doro Bär keinen blasen lassen. Du würdest Dorothee Bär keinen blasen lassen. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. Du jetzt mal echt, jetzt du würdest zu ihr sagen, nee, ey, geh da weg, oder ja, was? Ja, aber absolut. Das glaube ich dir nicht, Potsche. Das ist eine Lüge. Nee, das ist die Wahrheit. Du würdest, ich würde auch Ilse Aigner ficken, sag ich dir so, wie es ist. Was würdest du? Ilse Aigner würde ich auch bumsen. Ilse Aigner? Ja. Jetzt geht's ja richtig im Quadrat. Also wenn ich mir so recht überlege, so ein Julia Glöckner müsste definitiv dabei sein. Ja. Julia Glöckner, Doro Bär und nur weil es die Kanzlerin ist, Angela Merkel. Das wäre für mich das Sahnehäubchen. Aber können wir nochmal kurz zu Ilse Aigner? Das ist doch das, weißt du, Ilse Aigner ist für mich die Katrin Müller-Hohenstein der Politik. Nee, Ilse Aigner, die hat eine schöne, volle Brust und das war ja auch nicht im Kopf. Also da bin ich Politologe nicht genug scheinbar, als zu wissen, was die für eine Brust hat. Da gucke ich schon nochmal genau hin. Mhm. Also, ja, wenn, dann müsstest du ja voll auf Andrea Nahles stehen. Die finde ich auch irgendwie gar nicht so schlimm. Also, es tut mir leid. Also jetzt wird mir wirklich schlecht. Ich habe wirklich so ein bisschen Bröckel im Hals. Und wie findet ihr Gabriele Pauli? Die hatte doch auch so eine leichte. Gabriele Pauli. Muss ich das googeln. Die war auch mal eine Zeit lang, wurde die mal hochgetestet. Du hast doch die. Und dann hat die sich in so Gummilatschen abfotografieren lassen. So, die hat so Gummisandaletten oder was die da anhatte. Ja, nee, gar nicht. Nee, würde ich auch nicht. Sag mal, also du drehst eine Gummihose. Eine Gummihose hat die? Die hat so eine ganz perverse Nummer da mal ab. Muss ich mal gucken. Ja, hier sieht man nur ihr Lieber. Gabriele Paulis Gummihose. Gib mal ein Gabriele Pauli. Die ist doch, also. Und die findest du hässlich. Ich Bildersuche jetzt. Die ist doch nicht, die ist doch okay. Aber meine Güte, also. Auf meine wenn wir noch genauso lange Podcast machen, wie wir das jetzt schon zusammen machen, dann ist er irgendwann nekrophil. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Wo wir bei Angela Merkel wären. Ja. Okay, was ist für dich, Pocho, der Inbegriff, so welche Frau, wo du sagst, das ist meine Nummer 1? Marlene Rufen. Nee, nicht meine Nummer 1, aber die gehört zu den Top 5. Sag mal die 1. Wie meinst du jetzt? In welcher Hinsicht? Sexueller, okay. Die Nummer 1 Fickschnitte. Hast du gemerkt, dass Pocho das S bei Sex soft ausspricht? Sexuell? Sexuell. Ja, ist halt ein Sexliebhaber. Ja, ja. Wenn Alexa Bliss. Ja. Was hast du da, Pocho? Moment, Du musst Alexa Bliss googeln? Ja, wie die aussieht schon. Was? Warum guckst denn du da immer hin? Auf ihre Stats oder was? Also, ich hab so viele irgendwelche Leute im Kopf. Ja, ist das. Ja, okay. Ja, definitiv. Okay. Ja, also das und ist ja wohl ein No-Brainer. Wenn also, einem leicht geöffneten Mund tot vor dir liegen würde, gerade verstorben, würdest du aber reinschieben oder nicht? Ich würde es mal machen. Okay, ich würde mich nicht extra ausziehen. Szenario müsste schon sein, ich bin zum Beispiel auf dem Weg in eine Sauna und dann bricht die zusammen und hat aber so einen leicht geöffneten Mund und liegt nackig da. Ja. Und ich wüsste, es sieht keiner. Ja, okay. Willst du mal? Also, wenn wir bei Wrestlerinnen bleiben, dann bitte lass uns dann Kelly Kelly da reinnehmen. Oh, Kelly Kelly ist 10 von 10. Da würde ich meinen Penis, an Kelly Kelly würde ich meinen Penis so reiben die ganze Zeit. So. Ja, also Kelly Kelly, wenn man wirklich mal sagt, 10 von 10 ist Kelly Kelly, ist eine 10 von fucking 10. Die habe ich auch bei, Ist sie, 100%. Ist so, Kelly Kelly. Und, ist perfekt. Dann ist es schwierig, Ricky, da gebe ich dir recht. Aber wie du mir jetzt den Sprung von der Sexualität von Angela Merkel zu Kelly Kelly beschreiben kannst, dann. Bei Angela Merkel ist es für mich nur so ein Machtding. Du hast die Kanzlerin gebumst. Ja, nee, aber. Ey, das ist doch der King of all Kings, wenn du die Kanzlerin bumst. Nee. Ey, wenn ich hier in den Raum kommen würde und würde sagen, Alter, wisst ihr, wer Theresa May und wer Angela Merkel gebumst hat? Und dann könnte ich das beweisen. Theresa May und ihr neues Hit-Album. Liebe. Der Start Nummer 3. Theresa May. Da würdet ihr aber alle sagen, Alter, wie hast du das gemacht? Ihr werdet völlig aus dem Haus hier. Da gebe ich dir recht. Das stimmt. Da würde ich dich fragen, wie hast du das gemacht? Aber auch mit dem Hintergedanken, wie hast du da einen hochbekommen, Alter? Jetzt kommst du mit dem Argument, wenn ich mir einen bläst, dann ist ja alles okay. Wenn sich meine Katze an meinen Schenkel legt, kriege ich schon Schreien. Ich will doch den Kater nicht bumsen, aber ich sage, wenn meine Katze sich an meinen Schenkel legt, kriege ich eine Erektion. Ich bin da ganz leicht zu stimulieren. Ja, das merken wir schon. Oh, ich gucke mir gerade Alexa Bliss Bilder an. Ich stell mir gerade so vor, wenn Ricky früher wirklich von so Ausgaben wie Stammtisch früher oder so Art Galen, um es mal so zu nennen. Stammtisch? Stammtisch gab es schon bei Vierecken, zwei Elber. Ach so. Spin-off. Auf jeden Fall. Ja, Spin-off. Vielleicht war es auch ein Prequel. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall. Vielleicht war es ein Dieter-Prequel. Wer weiß das schon. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, aber. Aber ist das Blut schon woanders hingelaufen, ja, es ist. Also, wenn du deine Erektion schon so schnell. Also, wie war das denn, wenn du so halb angesoffen dann deine bestimmt nicht unattraktive Frau, die hast ja besprungen. Wie ist denn das bei dir? Darf ich mal kurz, wo du halb angesoffen sagst, wie sieht das bei euch mit der Erektion aus, wenn ihr rotze voll seid? Schwierig. Schwierig. Also, ich kam schon lange nicht mehr in die Situation, in die dass ich Böse. Rotzevoll vögeln konnte. Also da ist jetzt meine Frau auch nicht so, hat da nicht so Bock drauf. Okay. Wenn ich da halb bekotzt, ist nicht so ihr Ding. Hey Melli, ich hab grad Theresa May tot gefilmt. Also was ich mal gemacht habe, das kann ich jetzt, da wird sie wahrscheinlich wieder sagen, wie kann man denn sowas nur erzählen? Pass auf, die zieht dir gleich einen Stecker. Also ich habe nach dem Podcast hab ich sie mal angewichst. Das, ja. Da war ich so, also, und dann bin ich da hin und hab, dann hat die reagiert und hab, du bist ein Dreckschwein. Also, ja. Sag ich, du, das ist die größte Liebesbekundung, die es gibt. Das würde ich bei keiner anderen Frau machen. Nee, außer bei jeder 10 von 10. Nein, ich würde meine Frau es bringt ja nichts. Eigner nicht vergessen. Es ist immer. Ja, es gibt auch Frauen, die würde ich einfach gerne mal, dass die mich nackig sehen, würde ich mich freuen drüber. Ja. Das ist auch was, was mir gut gefällt. Aber da kann ich jetzt nie ins Detail gehen, wie das so sind. Ja. Aber da gibt's, das ist dann eher so. Sind das auch Menschen aus deinem Umfeld? Ja. Da würde ich einfach gerne mich mal nackig zeigen. Aber das gefällt mir sowieso. Manchmal lasse ich absichtlich bei mir alle Rollläden offen und laufe nackig nach dem Duschen durch die Wohnung. In der Hoffnung, man sieht mich. Aber da habe ich auch immer Angst, dass irgendwie gegenüber kleine Kinder sind. Ja. Und das geht natürlich auch nicht. Da hast du die Bullen ja. Da drüben läuft der Onkel immer mit der wehenden Banane rum. So, geht ja nicht. Ja, nee, aber es ist. Also, gefällt euch das nicht, wenn Frauen euch nackig sehen? Natürlich. Gerade in meinem aktuellen Zustand finde ich das wunderschön. Ach, mit dem Zustand hat das bei mir gar nicht so viel zu tun. Das fand ich auch gut. Also vorher hätte ich mich nicht so gezeigen können. Das war für mich noch nie ein Problem. Ich fand das immer schön, wenn ich mich ausziehen durfte. Egal, also wie alles aussah. Joey Diaz ist doch genauso wie du. Nein. Der hat doch schon gesagt, wenn er nur eine Frau nackig sieht, dann bewichst er sich schon total. Und der versucht deswegen immer so wenig wie möglich Körperkontakt zuzulassen, weil er sonst immer direkt kommt. So bin ich ja jetzt nee, Gott sei Dank nicht. Ich meine, sich zu zeigen, auch wenn man hochgradig körperliche Missstände hat. So sah ich ja nie aus wie Joey Diaz. Das meine ich doch aber auch nicht. Aber du sagst ja auch, ich hatte auch nie Missstände am Körper. Ich hatte zum Beispiel nie so komische Brüste oder irgendwas, wie manche Männer dann ansetzen, wenn sie eine gewisse Fettleibigkeit erreicht haben. Ich bekomm Brüste. Das zeigt mir ja sein. Das mag ja sein. Also nicht, aber nicht so Euter, sondern. Ich habe noch nie so einen Egozentriker gesehen wie dich. Doch, Ricky. Und zwar, sage ich dir mal, wenn du in 10 Minuten ins Badezimmer gehst, du dreckige Nutte. Doch, da brauchst du gar nicht das so abwiegeln, ist so. Und du weißt leider, wenn du dich nachher in 10 Minuten im Spiegel siehst, wirst du ganz genau wissen, ah ja, doch, hat er recht. Ja, denn für mich selber kann ich ja denken, was ich will, aber wenn jede zweite Aussage irgendwie so in die Richtung geht, also ich bin schon ziemlich geil, das ist bei mir jetzt nicht so schlimm. Das stimmt, das ist bei dir noch nie so gewesen. Ja, ich sag's mit dem Augenzwinkern. Ja. Das wissen ja auch alle. Nee. Doch. Das darf ich euch jetzt meine Musikidee vorstellen? Mach mal schnell, ich muss weg. Ja. Wir haben ja den Dieter der Woche. Und ich bin natürlich so kreativ und so untriebig. Was haltet ihr wirklich, dass wir es machen? Ins Leben rufen. Wir werden Multimillionäre. Dass wir den Dieter der Woche machen. Ja? Was macht der Dieter der Woche? Ihr sagt mir einen Song, der euch diese Woche geprägt hat. Oh Gott. Rein. Nee, so viel Song verschieden. Nee, ich höre immer noch das auch nicht. Dann gibt es halt mal den Dieter der Woche. Ich höre jeden Tag Songs von der Band, die seit fast 50 Jahren. Ja, dann ist doch völlig okay. Dann interessiert doch keinen. Gut, dann seid ihr. Mir gefällt auch nicht die Musik, die ihr vielleicht dann gut findet, dann möchte ich meinen Namen nicht mit drin haben. Gut, dann wird die Playlist wieder gelöscht. Machen wir das schnell. Ich kann sagen, Pocho, zum ersten Mal kann ich nachvollziehen, wie man lange an einem Spiel spielen kann, so wie du. Ja, okay. Weißt du, bei Red Dead Redemption habe ich folgendes Problem. Zum ersten Mal finde ich eine gute Story bei einem Spiel hinderlich. Also, mich stört die Story einfach. Mhm. Ich würde am liebsten nur da durch die Gegend latschen, Leute treffen, irgendwelche Dinge ausrauben oder so. Das macht so Spaß. Ich weiß gar nicht, ob man bei der PlayStation gucken kann, wie viele Stunden man jetzt ein Spiel gespielt hat. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Aber geschätzt sind es bestimmt 40 Stunden. Und ich bin jetzt bei 24% oder so. Mhm. Ansonsten halte ich mich eigentlich nur in dieser Welt auf und das gefällt mir einfach. Und die Vorstellung, dass das Ganze ja bald dann online noch eröffnet, da wäre ich ganz wahnsinnig. Das ist, also dieses Spiel, ich kann es nicht in Worte fassen. Es ist wirklich so wunderschön. Also erstmal, falls du Steam doch nutzen kannst, musstest du jetzt einsteigen, weil jetzt ist gerade Sale, also da kannst du ja auch noch günstig was schießen. Aber bei mir ist es halt so, die paar Stunden, die ich Fallout bis jetzt spielen konnte, gefallen mir sehr gut. Jetzt ist wieder ein Update mit den Servern, sollen sie ruhig machen, aber ansonsten gefällt mir das echt gut. Das mit dem Update habt ihr mitbekommen, das Spiel war 53 GB groß und das Patch 54. Ja, ist richtig. Ja. Nee, ich hab's nicht gespielt, kann nur meine Informationen und das, also das, was ich weiß über das Spiel, ist von den einschlägigen YouTube-Typen und da hört man nicht allzu viel Positives. So wie ich es jetzt verstanden habe, ist es jetzt doch nicht unbedingt der große Multiplayer-Titel, sondern eigentlich ist es schon eher sinnvoller, wenn du da alleine rumläufst. Weil das würde ich anders sehen. Das wirst du anders sehen, weil die Story wird ja nur durch diese Terminals weitererzählt. Und es ist halt nicht, geht nicht in meinen Kopf, wie ich zum Beispiel mit drei Jungs irgendwie durchs Wasteland laufe und mir reihenweise Terminals durchlese. Das geht völlig ab. Erstmal liest du dir nicht die Terminals durch, sondern meistens kriegst du diese Rundbänder, ja, die du dann audiomäßig hörst. Die teilst du dann auch in der Gruppe und der Weg dahin, da hörst du sie halt bei. Okay. Und machst dabei noch irgendeinen Scheiß dabei. Also von daher macht das schon Spaß. Ich finde es viel besser in der Gruppe, wenn man dann das noch nutzt, dass man auf dem Teamspeak-Server oder sowas das spielt und dann sagt, hör mal, siehst du den da hinten, den können wir jetzt mal gemeinsam, weil wir noch keine guten Waffen haben, ins Visier nehmen und kaputt machen. Das ist klasse. Das Base-Building hat jetzt schon Spaß gemacht, was man machen kann. Ist das genauso umfangreich wie bei Fallout 4? Umfangreicher. Okay. Und auch die Talentwahl und so weiter macht mir Spaß. Und ja, ich habe es einmal. System, ne? Ja, genau. Und ich habe es einmal zu dritt paar Stunden gespielt, so 2, 3. War super gut, hat super geklappt. Auch, dass man dann Quests teilt und dann zusammen macht. Dadurch dann der Spielleiter der Gruppe dann auch irgendwie noch ein bisschen besseren Loot oder Belohnungen kriegt und die Gruppe auch dafür belohnt wird, dass du in der Gruppe spielst. Du kannst das sowohl dich Leuten anschließen, als auch das direkt in der vorgefertigten Gruppe spielen. Aber dass dieses Wertsystem obsolet ist, ist so, ne? Ja, man kann es noch benutzen, weil du halt immer noch drauf bist, dann in dem Moment mit der Waffe. Aber es verlangsamt halt nicht. Es ist ähnlich so wie der Modus, den du bei GTA Online ja nicht spielen konntest von Trevor, dass sich so die Kamerazeitlupe dann da reinkommt. Du hast halt kein Bullet Time mehr, sozusagen. Ja. Ja, also technisch ist das, was ich jetzt völlig oberflächlich sagen kann, es sieht halt echt nicht gut aus und es ist halt nicht performant. Das meiste, was ich gesehen habe, war tatsächlich auf dem PC und nicht auf einer Xbox One X oder PS4 Pro oder so. Auf den normalen Konsolen hast du ja Frame Drops unter 20 und so. Das geht natürlich gar nicht. Nee, da muss ich bestimmt noch was ändern, aber meine Güte, also das, was sie jetzt dafür, wie viel Spielen ich ewig gefolgt bin, bei dem nichts gekommen ist. Ja, DayZ, Hashtag, da bin ich zufrieden mit dem, was ich da gekriegt habe. Da kriege ich viel, mit dem ich zufrieden bin. Die Story finde ich total cool, die ich nebenbei so verfolgen kann. Ich weiß immer noch nicht, was da passiert ist, warum die alle so komisch sind und dann bin ich ja jemand, der auf Loot-Sachen steht, ne, wenn man besonderen Loot bekommen kann und so weiter. Ja. Da bin ich schon oft belohnt worden, also von daher alles gut. Okay. Ja, okay. Mit Steam Sale, wie gesagt, jetzt muss ich mir wirklich nochmal Monkey Island holen für 2,86 Euro. Eins? Ja. Noch nie gespielt? Ja, doch, natürlich, aber ich hole mir die ganzen Spiele nochmal jetzt. Ja. Full Throttle ist auch im Angebot, kann ich mir auch holen. Oh, also Vollgas. Die ganzen LucasArts-Dinger. Genau. Früher. Die gehen auch immer. Die gehen auch immer. Habe ich so einen kleinen Crush von den Revolution-Spielen, Baphomets Fluchspiele. Und so. Ja, die sind auch super. Ich in der Regel immer einmal im Jahr, aber finde ich immer schön. Das, ja. Lieder der Woche? Ich gucke die Bilder, ich gucke gerade die ganzen Alexa Bliss-Bilder an, kommt meine Frau rein und wirft mir einen sehr interessanten Blick entgegen. Ja, wenn sie sich heute Abend die Haare blond färbt und so ein Wrestling-Gear anzieht, weiß ich nicht. Und ein bisschen pink. Ja. Und was? Unten ein bisschen pink. Wie pink? Die hat doch unten die Ansätze so pink. Oder nee, wie nennt man das? Ja, so die Spitzen. Ja, ach so, okay. Ja. Also dann nochmal eine 10 zu nennen, ne? AJ Lee. Also jetzt. Ja, die ist auch hübsch. Ja, 10 von 10, ja, aber auch alles da. Passt alles. 10 von 10. Ja. Also letztens stand irgendwo. Ist keine Karin Miosga. Oh, doch. Ist keine Carmen Miosga. Da trete ich Carmen Miosga noch mal ins Gesicht. Nicht Carmen, du spinnst wohl. Ja, Karen, Karen, meine Güte. Ja. Mein Gott, Walter. Tut mir ja auch leid. Der hat so einen komischen Mann, das geht nicht. So, Jungs, ich muss mich jetzt verabschieden. Geht nicht mehr. Ja, wir gehen jetzt nach Hause. Sagst du dann Dieter der Woche, Pocho? Ich hab gar keinen. Oh, ja. Mann, Alter, ich werde hier betrogen von Woche zu Woche. Ja. Ich habe mir darüber null Gedanken gemacht, weil ich noch nicht mal wusste, ob ich überhaupt diese Woche mit aufnehmen kann. Deswegen, ich habe nichts. Ja, gut, dann fahr zur Hölle. Na, siehste. Ich kann auch empfehlen. Dieter auf Spotify. Die letzte Joe Rogan Experience Folge. Zu Gast Jake the Snake Roberts. Er erzählt ganz tolle Geschichten. Und ich empfehle auch eben die phänomenale Jake the Snake Roberts Dokumentation. Ach, das ist schön. Ich sehne mich nach solchen tollen Wrestling-Zeiten zurück, aber naja, wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Gut, dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal, dann auch wieder mit dem Dieter der Woche. Also da mache ich mir definitiv Gedanken und ich denke mir der Pocho auch. Werden wir machen, ja. Also, schönen Abend noch, schönen Mittag, schönen Morgen, tschüss. Dieter stand für, sag ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt.